Die Dorfschönheit. Hallo da draußen und herzlich willkommen. Schön lange gewartet, gell, bis der Anfang kam. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dorfschönheiten. Wir sind wieder da, wir sind back in action. The boys are back in town. Entschuldigung. Und an meiner Seite ist wie immer der gepflegte, wunderbare, einzigartige. Wie wird's behaart, ey. Du ironisches Arschloch. Keine Ahnung, es war einfach mal so spontan. Das war just in my mind. It came out of my mouth. Out of my mouth. Then you took the words right out of my mouth. Gibt's das noch, Das kann Meat Love nicht. Ist das. Ja, stimmt. I would do anything for love. For Dorf. For Dorf. I would do anything for Dorf. Ja, ja, Freunde, herzlich willkommen. ja, wir sind gehypt, euch heute wieder die neueste Folge der Dorfschönheiten zu präsentieren. Freut euch, heute wird in Erinnerung geschwalkt. Und ja, Peter, was gibt es Neues, um mal mit unserem standardmäßigen Opening-Gespräch zu starten? Opening. Okay. Also bei mir gibt's bestellungstechnisch so ein paar Sachen, die abgegangen sind. Ich war die Woche übelst im Bestellfieber. Es gab Geld. Es gab Geld? Naja. Gab's Geld? Gab's nicht Geld? Naja. Ich hab so richtig Phasen so, da geht das auf einmal übelst los, wo ich denke, ja, das brauchst du, das brauchst du. Ja, das ist so ein Shopping-Hype. Das ist so ganz furchtbar, ey. Und dann guckst du aufs Konto und denkst dir, fuck. Diesen Monat geht's wohl auf die Straße. Ich musste nur das Sperma aus einem Schlauch saugen beim Obdachlosen. Nee, ganz so schlimm war's nicht. Macht's gut, ihr Spastis. Aber unter anderem, habe ich einfach mal, ich konnte es mir einfach nicht mehr entgehen lassen, diesen Artikel bei Amazon auf meiner Wunschliste zu sehen. Den Teppich, das Mausbett. Nee, den. Aber das hatten wir in einer anderen Folge. Müsst ihr mal, vor 2-3 Folgen hatten wir das. Müsst ihr mal reinhören. Genau. Schöner Querverweis. Star Wars, die letzten Jedi. Die letzten Jedi. Pedi. Letzten Pedis. Ich habe wirklich noch weiter überlegt, ob ich mache. Und das ist sonst nicht meine Art. Nee, gar nicht. Und hab's aber jetzt gemacht. Ich habe jetzt Batman Ninja vorbestellt. 11 Euro. Haben sie auch nochmal Dollar runtergesetzt, oder? Oh, das ist ja nicht schlecht. Neulich waren es noch 13. Hm. Aber die haben ja gesagt, ich kriege den niedrigsten Preis, wenn ich es jetzt vorbestelle. Genau. Das heißt, ich bin jetzt bei 12 angekommen. Die leisten wir dann mal. Wäre was für heiße Flicks. Ja, auf jeden Fall. Ne? Heiße Chicks. Wir machen mal eine Sonderfolge heiße Chicks. Da geben wir uns Porno-Videos hin und her. Am 24. Mai kommt und ich freue mich drauf. Ich bin total gehypt. Ich bin momentan irgendwie... Ich merke, wie ich ganz schön auf Batman momentan abgehe. Irgendwie ist ganz komisch. Irgendwie ist da was in mir drin, was ruft, ich bin Batman. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja, auf jeden Fall konnte ich es nicht mehr aushalten. Okay, es geht weiter. Nächster Sale-Punkt. Ich starte direkt durch, Robert. Im PSN-Store, im PlayStation Network-Store, sind gerade extreme Digital Sales und irgendwelche Japan Sales am Start und sowas. Da haben sie gerade so ein paar geile Spiele drin und sowas und auch da musste ich zuschlagen. Witcher. Ich hab ordentlich eingekauft und das ist auch so ein bisschen Überraschung für dich heute. Wir werden nämlich im Nachhinein out of cast, werden wir heute noch ein bisschen zocken und hatten da was vor und was ich eigentlich auf PS3 schon hatte und dann habe ich auch gesehen, es ist im Angebot und habe einfach mal Shadow of Colossus, die Digitalversion für die PS4, die neue Version wirklich runtergeladen. Und es ist natürlich nicht dabei geblieben. Ich habe noch die Metal Slug Anthology geholt. Day of the Tentacles will ich endlich mal nachholen. Remastered. Und Final Fantasy 9 konnte ich mir nicht verkneifen. Ey. Also ich habe gesehen, die haben einiges jetzt da drin, so Remastered Versions, so auch Resident Evil 1 oder sowas, geil. Resident Evil Zero, alles gerade so im Angebot. Das ist ja auch in diesem Japan-Sale mit drin. Oder Persona 5 oder so Kram. Alles gerade stark reduziert, bis zu 60%. Muss man echt jetzt zuschlagen, ey. Geiler Scheiß dabei. Ja, nice. Das ist gerade so mein Shopping-Wahn. Nice, dann habe ich noch zusätzlich geocaching-technisch auch gerade zugeschlagen, wieder mit Gitarren-Geocoins und Kram und Sachen, um neue Caches zu legen. Und also deswegen sage ich gerade, ich bin gerade übelst im Sale-Wahn, ey. Ich versale meine Soul quasi. Ich habe meine Seele verkauft. Soul Sale. Wenn das irgendwann mal kommt, kaufe ich mir ein paar Seelen. Deine Seele gehört mir. Das war bei Mortal Kombat. Irgendwie so, ne? Mortal Kombat. Das habe ich auch nur durch dich kennengelernt. Das beste Minigame, was jemals in einem Mortal Kombat Game drin war. Ohne das war auch ein geiler Zockabend mit Backyard Wrestling und so einem Scheiß. Auf jeden Fall. Ich muss gerade mal gucken, wie meine Bestelle... Historie, Geo. Statt die aussehen. Ja, da kommt noch eine schöne Steampunk-Gitarre-Coin kommt da. Ich freue mich drauf, ey. Ich freue mich drauf. Naja, jeden Tag geht der Blick ins Postfach. Ist schon was da. Geil. Ist es schon da? Oder noch nicht? Okay, ich gebe erstmal ab, das ist so momentan. Also ich habe meine Sale-Historie. Ich habe noch nicht so viel bestellt. Jetzt in letzter Zeit. Ich habe auch so ein bisschen mit der Sache mit den Blitzway Ghostbusters-Figuren abgerechnet. Ja. Ja, ey, das ist übertrieben, weißt du. Das ist einfach zu dolle. Punkt. Ja, die sind Punkt schon. Ich habe es mir auch im Nachhinein nochmal angeguckt und habe auch gedacht, ey. Aber muss man gestehen, wie richtig schön, geil die aussehen, ey. Es ist schon ganz schön Kohle. Also ich habe mir auch mal so noch angeguckt, was sie noch so haben, so für Figuren. Die sehen schon alle geil aus und sowas, gell? Aber echt die Kohle, ey. Ne? Ja, aber wenn du halt in derselben Größe so eine Figur kaufst, für 30 Euro sieht die halt auch so aus. Ja, natürlich. Okay, ja. Und die sehen halt echt nice aus. Ja, scheiß drauf. Ist halt jetzt so. Und ich habe dafür wieder Bücher gekauft. Natürlich Stephen King 1, wie sich's gehört. Dein Substitutionsgut. Zur Zeit, also dieses Jahr, also bis jetzt ist 2018 für mich das Jahr der Bücher. Ich habe schon 5 Bücher gelesen. The Year of Books. Year of Books. Und ich möchte mal Books, kurz, fuck yeah. Books, fuck yeah. Ich habe überlegt, weil ich an Audible, oh hier der Ecto 1, ey, oh, halt die Fresse. Weil ich ein Audible-Abonnement habe, weil ich auch viele Hörbücher höre, ergänzend quasi. Also nicht dasselbe, was ich gerade lese, höre ich als Hörbuch, sondern das, was ich halt mit Lesen nicht schaffe. Ja. Und da dachte ich mir, naja, kaufst du es dir als Hörbuch oder kaufst du es dir als normales Buch? Und da habe ich mal reingehört, du kannst immer Probe hören. Und das wird von David Nathan gelesen. David Nathan liest in der Regel seit den letzten 10 Jahren die ganzen Stephen King Bücher. Das ist die Stimme von Johnny Depp. Hm. Und ja, dachte ich mir, so ich passe das nicht dazu. Und ich höre und höre. Und auf der ersten Seite noch, es geht ja in Ready Player One um diese Zukunftsvision eines MMORPGs und so weiter und so fort. Und da wird die reale Welt dann nochmal beschrieben mit Bewohner des Planeten Erde hatten andere Sorgen. Die anhaltende Energiekrise, der katastrophale Klimawandel, Hungersnöte, Armut und Krankheit, ein halbes Dutzend Kriege, Sie wissen schon. 40 Jahre Dunkelheit, Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Toten erheben sich, Menschenopfer, Hunde und Katzen leben miteinander, Massenhysterie. Original auf der ersten Seite ein Zitat aus Ghostbusters 1 und dieses Buch hatte mich. Stimmt, ja. Also musste ich es mir kaufen. Ich bin jetzt noch nicht weit gekommen, ist erst gestern gekommen und ich war dann müde, harter Arbeitstag. Aber Das ist auf den ersten 20 Seiten sind da so viele Computerspiele Anspielungen, Popkulturanspielungen und so weiter und so fort. Und ich bin hyped, das Buch zu lesen. Ja, es ist schon fett. Ne? Ist schon geil. Ey, auf der ersten Seite ein Ghostbusters-Zitat unterzubringen, das ist halt einfach nice. Ja. Das ist halt, ach, guck dir den doch mal an, den Ecto 1, ey. Wir sind gerade immer noch bei Blitzway, so ein bisschen nebenbei. Blitzgay. Es gibt leider noch kein Video-Review. Die haben auch unheimlich viele Fotos gemacht, gell? Sehr ja. Detaillierte, ja, weil das, kleinteilige Fotos. Weil du da halt auch was zeigen kannst an den Möhren. Das ist halt das Krasse. Den Möhren. Naja, an den Sachen. Da kannst du was zeigen, weil das halt übelst krasse Replikas sind. So, und der ist auch nochmal so teuer wie alle Figuren zusammen. So, und das ist halt schön die Klöten gejuckt, Junge. Und dann, es ist halt, da kannst du richtig was zeigen, ja. She's 39. Ja, ist schon cool. Ja, ist schon nice. Fitzt. Ja, Leute. Also das war jetzt Ready Player One. Ich werde euch immer mal berichten, was so der Status ist. Bis jetzt der Ready Reader One. Ready Reader One, ja. Bist du Reader im Geschäft? Ja. Okay, da muss jetzt untergebracht werden. Ich habe eine kurze Sache. Ja. Eine kleine. Dein Read. Eine kleine Mini-Anekdote. Entschuldigung. Mein Read. Read me. Ja, nee. Ich habe eine kurze Sache. Dein Read statt dein Glied. Also geil. So. Okay, gut. Kleiner Scherz am Rande. Habe ich nicht gecheckt. Nee, Mini, der war zu weit weg. Ich bin neulich durch unseren Heimatort gefahren. Ja. Und ich fahre so die Straße runter. Und mein Blick schweift nach. Ich muss gerade spannend machen. Ich muss gerade spannend machen, weil es für mich einfach so ein geiler Blick war in dem Moment. Ich gucke so, lasse meinen Blick schweifen über die Prärien und Landschaften und die ganzen Herden von Tieren, die bei uns rumdoktern, keine Ahnung. Und gucke so zum Straßenrand und da läuft eine junge Frau und ich sehe die Jacke. Ja. Und ich denke, die Jacke kennst du doch. Ach ja. Schaue mir das Logo an. Die habe ich schon öfter gesehen, ja. Echt, ja. Und die hat, ohne Mist, hat die diese fucking Attack on Titan Jacke an. Und das restliche Outfit sah auch ähnlich aus. So. Mhm. Also es war drauf abgestimmt. Attack on Titan. Und ich habe echt kurz genau überlegt, ob ich den Angriff wage. Einsteige, also ob ich zum Aufklärungstrupp quasi dazu stoße und wirklich den Angriff aufnehme mit. Aber ich habe es mir dann verkniffen, weil ich dachte, es kommt ein bisschen bescheuert, wenn du da anhältst. Ey, geile Jacke. Ja, das ist halt übelst. Aber ich find's einfach geil, dass, also, wenn du das kennst, man sieht's einfach sofort, also diese Wings of Freedom, das springt dir ins Auge einfach. Das ist so ein ikonisches Wappen mittlerweile geworden, einfach finde ich. Ich habe mir auch bei QWERTY wirklich das T-Shirt auch geholt mit dem Wappen, weil ich so geil fand. Ja. Und das musste sein. Fand ich einfach geil. Also mich hat sehr gefreut, diesen Anblick zu sehen. Und ich muss wirklich sagen, nice. Also Nice Decision-Gerät. Nice Jackengerät. ja. Die hast du schon öfters gesehen. Ja, die habe ich jetzt letzten Tage öfter mal gesehen. Wo hast du die gesehen? Ja, so der Region. Okay, Robert zeigt, sie war in seiner Wohnung. Er wedelt mit dem Stift. Das war meine Frau. Nee. Die wieder siehst, schick mir mal schnell eine Nachricht, dass ich dir mal anhalte. Darf ich mal ein Foto machen? Das habe ich echt überlegt. Darf ich mal ein Foto machen? Die gute Stichwort mit QWERTY. Also ich möchte gerne die Story erzählen, die sich zwischen uns diese Woche ereignet hat. So. Und zwar, wenn ihr die letzte Folge euch angehört habt, ihr habt euch sicherlich die letzte Folge angehört. Ja? Nee? Nee? Die Kamera ist noch gar nicht. Doch. Ja, wenn die Folge draußen ist, ist die andere schon draußen, aber jetzt ist sie noch nicht draußen. Also das ist in der Zukunft, also eigentlich auch in der Vergangenheit und ihr wisst schon. und ja. Da sagte ich, dass ich nur quasi bei irgendeiner höheren Macht bestellen muss quasi. Ich kaufe mir eine Blu-ray und dann wird das dann geschieht das. Mhm. So. Und genau 2 Tage oder 3 Tage später, ich könnte ja deine Originalnachricht jetzt mal kurz einspielen. Nee, aber Peter sagte so sinngemäß, ich weiß nicht, mit wem du im Bunde bist, so ungefähr. Ja, genau. Aber dein T-Shirt, für was du gewotet hast vor Ewigkeiten, das ist jetzt drin. Das hat man, glaube ich, sogar im Podcast drin, in irgendeiner Aufnahme hat man das. Da haben wir sogar über das, haben wir sogar über dieses Ghostbusters T-Shirt noch geredet und da war das noch im Voting. Genau. Und original kam es jetzt raus und natürlich wurde es gleich bestellt. Und aber ich habe erstmal gedacht, ich sehe nicht richtig. Komischerweise, das war schon mal mit dem Voting, wo dann das T-Shirt rauskam, genau. Das Monty Python T-Shirt, da habe ich dir geschrieben, hier, vote mal dafür, das will ich haben. Und das kam komischerweise früher als das Ghostbusters das stimmt, T-Shirt. Ja. Also super nice, ey. Das war dieses letzte Abendmahl. Aber es war halt geil. Ich habe diese 3 Tage vorher erzählt, dass ich das nur mir Blu-Rays kaufen muss und dann sind sie bei Netflix drinne und dann sowas. Das war richtig cool. Das hat extrem gepasst. Tja, da wirst du demnächst von mir eine Liste bekommen. Das irgendwie ist das auch nice. Mit T-Shirts, die gewotet werden müssen. Ja, dann wird das wahrscheinlich so sein, ja. Dann wird es Realität. Richtig. Ja, schöne kleine Anekdote aus dem Real Life. Real Life. Real Life. Welcome to the Real Life. Peter, bist dran? Peter. Ja, ich komme da auch schon zu meinem letzten Thema. Ich bin dann auch schon beim letzten Thema. Im Vorgespräch. Also wir hatten jetzt auch nur eine kurze Zeit zwischen den 2 Aufnahmen. No. Daher ist nicht so viel passiert. Und zwar habe ich den neuen Trailer gesehen zu Venom. Mhm. Hast du den schon gesehen? Nee. Den Venom-Trailer. Fand ich sehr geil, weil du siehst jetzt zum ersten Mal Venom am Ende. Wird er mal gezeigt, wie er aussieht. Mhm. Okay. Im Film. Machen wir Ahne. Man muss wirklich sagen, machen wir Ahne. Mich interessiert jetzt, wie Venom aussieht. Halt. Man muss wirklich sagen, sie haben es echt gut hinbekommen. Ey. Venom Trailer. Also, ihr siehst es schon in dem Thumbnail, siehst du schon das Gesicht. Okay. Und ich finde, das ist wo Dingsbums, ja. Tom Hardy. Nee, von Dingsbums. Wisst schon, von Dingsbums. Von Spider-Man. Von Ed Hardy. Von Death Note. Ryuk. Achso. So, da springen wir nach hinten, weil da kommt dann diese Szene. Ich bin jetzt bei Spider-Man, bin ich leider voll aus der irgendwie aus der Timeline raus. Geht's da überhaupt auch um Spider-Man oder geht's nur um diesen Venom? Soweit ich weiß, nur um Venom. Okay. Es wird wirklich der. Aber Film dann halt diesen, Venom. Diesen geht dann um diese ganze Flash Thompson, der eigentlich Venom als erstes findet. Nee. Andersrum. Was? Nee, wie hieß der? Flash Gordon? Nee, also, warte mal. Venom, also pass auf. Spider-Man kriegt den schwarzen Anzug. Ja. Ein Symbiont. Venom wird, also, und, Du redest jetzt von Spider-Man 3. Hm? Ja, naja, ich rede von Spider-Man im Allgemeinen und, der schüttelt den dann ab, der verliert ihn dann und der geht dann auf einen Schulbully über oder so war das doch, ja. Ja, das ist eigentlich auch ein Reporter, also der Typ, ja, sind sich ja das ein bisschen. Ah, wie heißt er denn? Flash Gordon. Flash! Aha. Gib mir eine Flasche Bier. Da, da, da, da, da. So, gucken wir mal. Flash! Eddie Brock war es. Ja, das ist dieser Schulbully eigentlich von. Also Spider-Man spielt da gar keine Rolle jetzt drin, zum Beispiel. Also hier sagen es ist der Reporter Eddie Brock. Eddie Brock, irgendwie so. Ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, in den Spider-Man 3 Filmen hatten sie das auch so umgesetzt. Da hatten sie dann so ein bisschen Konkurrenz wirklich die beiden und haben sich so ein bisschen duelliert ums beste Spider-Man-Foto und sowas. Ja, ja. Und da war es ja dann auch in dem Film so, dass es erst auf Peter Parker, der Symbiont, gegangen ist und dann hat er ihn abgeschüttelt und dann ist er gleich auf Eddie Brock draufgetropft. Ich würde mir gerne mal diese, ich weiß nicht, ob du die 90er-Jahre-Serie kennst, ich weiß nicht, ob es 90er-Jahre war, die auf jeden Fall Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er immer auf RTL 2 lief. Ob du die kennst, auf jeden Fall gab es da mal in Staffel 3, ging es eigentlich nur um interdimensionalen Kram eigentlich. Und das war super nice eigentlich. Es hat mir richtig gefallen. Auf so einen Scheiß hätte ich mal Bock. Mit dieser Mutterspinne oder was das war. Und da war halt einer, der war so cybermäßig. Da war einer, sowas haben sie ja als Spiel schon mal versucht. Shatter Dimensions. Spider-Man, da war der normale Spider-Man, dann war Spider-Man aus der realen Welt quasi, also nicht Realfilm-Kuh, sondern es war nur ein Schauspieler im Kostüm aus einer Dimension. Stimmt, und so weiter, ja. Und so fort. In einer Dimension hat er sogar Stan Lee getroffen und so. Es war halt richtig nice irgendwie, es hat mir gefallen. Auf so einen Scheiß hätte ich halt auch mal Bock, ey. Und eine richtig nice schwarze Katze, ey. Ach, so ein richtiges Brett. Am besten die, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Ich habe schon wieder vergessen, wie die hieß. Brooklyn auf jeden Fall. Hm. Hm. Wie ist die mit Vornamen? Irgendwie so. Irgendwas Brooklyn. Brooklyn Bridge. Die Brooklyn Bitch. Brooklyn Bridge. Ja, das ist ja generell sowas, womit sie so ein bisschen spielen, so bei Spider-Man, was sie ja jetzt in den... Ich mag ja diese... Bei Spider-Man mag noch nicht ich so richtig diese vielen unterschiedlichen Kostüme. Finde ich einfach nice. Das mag ich. Der hat auch einfach Potenzial dafür, finde ich. Also ein bisschen haben sie auch damit gespielt, immer so. Was zumindest so dieses selbstgemachte, selbstgenähte Outfit anging. Gell? Ja. Wie darum gerannt ist, auch so diese verschiedenen Anzüge. Gut, es gab es jetzt mit dem letzten Spider-Man-Film, dass er dann von Tony Stark einen bekommt, das weißt du ja sicherlich, dass er dann von dem einen bekommt, so Pseudo-Iron-Man-mäßig. Genau. Was halt, die besten Designs sind halt immer noch das Original-Design, finde ich. Das ist so übel zeitlos hier. Das mag ich. Da konnte man ja drauf tippen. Und natürlich Venom, gell. Also hier der, wenn er halt der Symbiont ist. Was halt geil ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder ob das im Tobey Maguire Spider-Man so war, im dritten Spider-Man, wo normal macht er hier so Pseudo-Pommesgabel und eigentlich macht er ja beim Symbiont macht er ja eigentlich so. Kommt das ja hier quasi von oben. Super nice. Ich finde ja, das Design von Iron Spider mega. Ja. Iron Spider. Wo er dann noch quasi noch so Spinnenbeine elektrisch quasi noch so mit dran hat, so. So ein bisschen Dr. Octopus mäßig, ja. Ja, Spider-Man, das ist so, da war ich ganz lange ein großer Fan von Spider-Man. Also fand ich eigentlich schon immer nice. Das ist wahrscheinlich auch der, mit dem ich mich einigermaßen am besten auskenne. Zumindest in der Fassung, wie ich ihn damals noch geguckt habe. Ja, ich müsste eigentlich, ich habe oft gehört nach dem ersten Spider-Man-Reboot, The Amazing Spider-Man. Habe ich quasi oft gehört. Das, glaube ich, mit Jamie Foxx, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Den zweiten Teil davon. Der letzte Spider-Man, wo Spider-Man dabei war. Der neue Spider-Man. Ja, das war ja Spider-Man Homecoming jetzt. Ne? Nee, den habe ich eben nicht gesehen. Ja, den hast du nicht gesehen. Den anderen. Wo mit das war Amazing Avengers. Spider-Man 2. Avengers war das. Ach so. Du meinst Captain America 3. Civil War. War das Captain America? Das war Avengers. Das war wie ein Avengers-Film, aber eigentlich war es Captain America 3. Echt? Ja. Ey, ich habe aber Captain America 2 gar nicht gesehen. Den habe ich nämlich neulich nochmal geguckt. Ne? Das war Captain America-Film eigentlich. America! Es geht ja in dem Film auch eher darum, dass er hier Bucky die ganze Zeit versucht zu schützen und sowas. Okay. Bucky O'Hare. Ich kenne, ja wie gesagt, da habe ich den neueren Spider-Man das erste Mal so gesehen. Ich komme da auch schon gar nicht mehr mit, ehrlich gesagt. Ist jetzt nicht schon wieder der nächste Spider-Man-Schauspieler am Start bald? Also, keine Ahnung. Nee, dann nicht. Es kommt auf jeden Fall noch so ein Spider-Man-Film irgendwie, wo wir dann einen schwarzen Spider-Man haben werden. Das ist aber kein Realfilm. Was hast du davon noch gar nichts gehört? Nee. Ein schwarzen Spider-Man? Also ja, das wird aber Afroamerikaner meinst du? Das wird aber kein normaler... Oder der Symbiont. Spider-Man in New Universe. Bizarro-Man. Entschuldigung. Das wird eben eher so was Animiertes mäßig so. Von Pixar oder was? jeden Fall in dem Trailer hast du dann am Ende auch so dieses Reveal drin gehabt. He's black! Genau. Aber wo ist denn das Problem, ey? Ja, mich stört das auch nicht. Ey, der Spider-Man ist so ikonisch, dass eigentlich egal, wer drin steckt. Das ist wie mit Robin. Es gibt auch mehrere Robins. Also ich hoffe nur, sie gehen dann so, also es soll ja wahrscheinlich so ein Schritt das sieht in so dieses Multiverse sein. Ja. Das sieht halt aus wie ein Pixar-Film. Leider. Ja, das stimmt. Was mich ein bisschen irritiert, ist so ein bisschen dieser, es hat so ein bisschen Stop-Motion. Das wirkt so abgehackt von Bewegung her. Und dann siehst du in dem Trailer eben noch, es gibt noch einen anderen Spider-Man, sowas, was, es gibt mehrere von uns. Und damit wollen sie das wohl jetzt ein bisschen aufgreifen. Weihnachten 2018 steht hier, Spider-Man. Ja, kann man ja mal reingucken. A New Universe. Ich habe sowieso mal Bock, mich in diese ganze... Also da ins Kino zu gehen extra, weiß ich nicht, ob ich das nochmal großartig machen möchte. Mich ärgert halt, dass ich Watchmen nie im Kino gesehen habe. So. Wir hatten es ja letztens erst mit den besten besten Comic-Verfilmungen. Hm. So. Hat man ja Watchmen mit drin. Hat man ja Watchmen mit dabei. Ich muss sagen, wo wir jetzt auch gerade mal ein bisschen bei Marvel auch noch sind oder Superhelden, ich freue mich irgendwie trotzdem auf diesen Infinity War. Also er ist ja jetzt draußen. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich habe noch nicht gesehen. Es wird dann im nächsten Podcast, glaube ich, ein bisschen ausgewertet. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt so schnell wie möglich angucken. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich weiß nicht. Also das war ja damals, wo diese ersten Superheldenfilme kamen, der erste Hulk, der erste Spider-Man, der erste Sam Raimi Spider-Man, der hat halt voll in die Kerbe reingeschlagen, wo ich halt Spider-Man-Fan war. Das hat halt einfach gepasst. Und so, dann kam nochmal dieses krasse Ding hier mit Batman The Dark Knight, ist der mit Joker, ne? Und das war so für mich... bei mir so eine Hochphase, wo ich dachte, nice, geil, geile Comic-Verfilmung, richtig gut. Ich fand den ersten Iron Man gut, obwohl den viele nicht gut fanden. Ich mag den bis heute. Ja, war auch gut. Ich mag die Iron Man-Filme mag ich auch im Allgemeinen. Ich meine, so Spider-Man ist so, wenn du so der junge, freche Typ bist, ja, sowas für Teenies und der eloquente, reiche, geile Dude namens Tony Stark, der alle geilen Weiber hat und viel Geld und auch noch super schlau ist und krasser Ingenieur und keine Ahnung, gefällt einem dann noch ein bisschen besser. Krasser Dude. Für mich ist der Hype, den ich da verspürt habe bei mir, der nicht gesellschaftlich war wahrscheinlich, der ist jetzt eigentlich so ein bisschen vorbei. Ich habe viel nicht gesehen. Es ist auch einfach viel. Es ist doch mittlerweile einfach viel. Das stimmt, ja. Also ich muss alle Thor-Filme gucken. Ich muss Guardians 2 gucken. Guardians 1 fand ich echt... Mäh. Ich finde, viele haben es gefeiert. Okay, schön. Kann jeder mögen, was er mag. Ja. Ant-Man habe ich nicht gesehen. Ich habe den zweiten... Also ich habe den Winter Soldier noch nicht gesehen. Der soll ja gut sein. Da würde auch was für dich sein. Ich hätte mal gerne einen Film nur über einen Red Skull. Der Red Skull. Ich glaube, da bist du. Vor allem der Red Skull kommt ja auch bei Spider-Man vor, eigentlich, gell? Ich bin mal gespannt, wann sie so ein bisschen den Schurken mal mehr Beachtung schenken. Also das aber ist Marvel hat nie geile Schurken gehabt. Da war DC immer geiler. Marvel hat die geileren Helden, DC hat die geileren Schurken. Irgendwann ein großes Reveal. Marvel vs. DC. Fight of Eternity. Teil 1 bis 5. Nice. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich Ultron ist schon ein geiler Gegner eigentlich, aber die haben den so verbraten in dem Avengers 2 Film. Stimmt, den habe ich auch gesehen. Ultron... Haben sie ja übrigens als mächtig krassen Typen angepriesen und dann heben sie halt die Stadt in die Luft und das war's oder irgendwie sowas. Ich muss echt sagen, siehst du, da fällt mir gerade ein, darüber wollte ich noch mit dir reden. Ja. Das hat man nämlich vorhin. Es gibt jetzt auf Netflix diese Serie Avengers, die mächtigsten Helden des Universums oder wie auch immer diese Serie heißt. Gemeinsam. Und da haben wir uns vorhin mal das Intro angehört und ich habe diese Serie schon mal geguckt vor ein paar Jahren. Ja. Ich glaube, die erste Staffel habe ich da fast komplett durchgeguckt. Ja. Und deswegen sage ich auch, ich finde eigentlich Ultron ist ein geiler Gegner. Also es gibt eigentlich diese ganze Comic-Reihe und sowas und auch in dem Anime arbeiten sie das also schön auf mit den Gegnern, was die so können. Und da wird auch immer gezeigt, dass eben jeder Gegner für sich trotzdem auch eine Bedrohung für das Team ist. Und natürlich, wie es dann so häufig ist in den Comic-Serien, tun die sich dann zusammen so gegen die Avengers. So nach und nach sammeln die quasi ihre Gegenbewegung und machen dann die Gegen-Avengers sozusagen. Ja, das sowas Ähnliches gibt es ja, wie ich vorhin noch angesprochen habe, mit dieser der Spider-Man-Staffel mit den verschiedenen Dimensionen. Mhm. Diese, weiß ich nicht, Schwarze Witwe oder keine Ahnung, wie die auch immer hieß, die holt sich ja auch verschiedenste Leute aus, verschiedenste Gegner von Spider-Man dazu, die alle gemeinsam gegen ihn kämpfen müssen. Stimmt, ja. Ja, also so, auf so einen Scheiß stehe ich schon, ey. Das ist schon nice. Ja, das machen sie eigentlich in der Serie eigentlich auch ganz geil. Und da wird auch gezeigt, was Ultron eigentlich drauf hat. Also eigentlich Ultron ist ein Gegner, der eigentlich eine sehr, sehr hohe Bedrohung ist für die Avengers, weil er kann unheimlich viel, er kann aus dem ganzen Wissen des Universums eigentlich durchs Internet zerren. Hey. Und er sammelt eben Daten und alles. Das ist deine Superpower. Internet. Sozusagen. Und er kann sich immer wieder replizieren und sowas und kann wieder neue Minions bauen und sowas und kann aber sich selbst auch, das hatten sie im Film, Entschuldigung. Das hatten sie im Film zwar auch mit drin, dass er dann seinen Körper nochmal verbessert hat und sowas. Ja. Ich hatte das Gefühl, es hat nichts gebracht, so. Also er sah nochmal ein bisschen böser aus und sowas, aber am Ende haben sie ihn dann auch eigentlich ohne Mühe geschlagen, gell? Also es wirkte nicht wie eine Bedrohung und eigentlich kann er sich immer wieder auch durch seine Replikas von sich selbst, kann er eigentlich immer wieder Kampfdaten sammeln über die Avengers, kann die analysieren, kann ihre Kampfmuster analysieren und kann dadurch eigentlich immer ihnen nach einer gewissen Zeit wieder voraus sein. Gell? Also er kann wieder entkommen und sich wieder übers Internet abseilen und sowas. Gell? Schön wieder ein Abseilen übers Internet. Und einfach sich wieder drauf einstellen. Gell? Geduld wird nicht. Und das ist eigentlich sehr gefährlich für die Avengers, weil er eben gerade ihre Stärken gegen sie verwenden kann oder weiß, wo vielleicht ihre Schwächen sind, gell, so das alles analysieren kann. Und genau gucken kann, wie kann ich am besten dieses Team jetzt aushebeln, gell, so wär's meine größte Bedrohung, wie hebe ich den aus und zack. Und er baut ja eigentlich dann auch Vision und sowas alles und Vision ist ja dann auch eigentlich sein Diener und sowas, auf der bösen Seite zumindest. Und Vision ist der mit dem gelben Stein. Genau, ja. Gut. Genau, da. Ja, musste ich mir jetzt nochmal kurz dran erinnern. Dalila, ne? Was? Dalila. Der lila Typ, der schweben kann und durch Materie gehen kann. Genau. Das ist Vision. Es ist ja leider jetzt so, dass, wie heißt der? Hugh Jackman. Warum ist eigentlich, aber, die X-Men gehören ja auch zur Marvel. Warum sieht man da eigentlich, kennen nie einen von den X-Men? Bei den Avengers. Ja, die haben die Rechte noch nicht, glaube ich. Das liegt auch noch. Nee, geht jetzt nicht um die Filme. Oder geht ja auch um in irgendwelchen Zeichentrickserien oder so ein Scheiß. Also ach so. Aber ist eigentlich nicht Wolverine auch ein Avengers-Mitglied? Ja. Ich weiß, dass die Rechte nicht haben. Und das haben die immer so ein bisschen getrennt irgendwie. Ja. Das ist ja dadurch, die haben ja erst zu spät Spider-Man ja irgendwie bei den Avengers mit reingeholt. Weil die ja die Rechte noch nicht hatten. Mhm. Ja. Oder schön hier Fantastic Four. Der Wetwork Man. Also Fantastic. Der Wetwork Man. Wie du jetzt geblättert hast. Wetwork. Ja, das war doch, also weiß nicht. Hast du das Reboot von Fantastic Four geguckt? Nein. Das hätte ich auch gerne. Das wird aus Trash-Gründen mal gerne. Ich habe irgendwie nach dem Echo, was da schon kam, so habe ich irgendwie gedacht, gut, musst du nicht sehen. Echo. Ja. Ja, das ist. Aber nochmal zu der Serie, zu der animierten Serie. Wir haben uns ja vorhin mal das Intro angehört. Genau, ja, da waren wir schon. Echt, mir ist da wieder aufgefallen. Ich habe es jetzt nach Jahren wieder gesehen und mir ist wieder aufgefallen. Also aus meiner Sicht, wie scheiße dieses Intro ist. Das ist so, das ist, Ey, ohne Mist, also wir kommen ja heute zu einem schönen Thema, wo man wirklich sagen muss, auch richtig geile Intros. Wenn du die Musik hörst, bist du einfach voll drin und feierst das und singst mit, weil es einfach was hat. So. Und bei dem Ding muss ich sagen, ey, da wäre für mich nie ein Ohrwurm draus geworden. Also auch als Kind, wenn ich das gehört hätte, also das ist. Also wie kann man so ein Intro machen, wirklich? Also das. Also der Typ, der das singt, der klingt so unmotiviert, so demotiviert, so wirklich so. So, es scheint, die Welt zerbricht, jeden Tag ein Stück, nirgendwo ein Licht, kein Blick mehr zurück. Du kannst es aber richtig so, gut, ey. Ey, ohne Mist, ey, ich hab's ja eine Weile geguckt. Gemeinsam sind wir stark. Genau. Und dann auch der Refrain, so, du hast das Gefühl, der hat überhaupt keinen Bock, da irgendwie was hinzukriegen, so. Immer bleiben wir zusammen. Also, ist so richtig kacke. Spiel's doch mal an. Richtig kacke ist gerade aus. So. Richtig kacke. Scheiße, wirklich. Ohne Mist. Das ist mir wieder so richtig fies aufgestoßen, jetzt, als ich die Serie wieder gesehen habe. Hab gedacht, ah fuck, das war das, was ich damals am meisten genervt hat in dieser ganzen Serie. Weil dieses Intro dann noch öfters mal gehört hast und sowas, wenn du das geguckt hast. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist scheiße. Bei Netflix? Bei Netflix, ja. Das Gute ist, da gibt es ja mittlerweile Intro überspringen. Ja, genau. Das finde ich auch sehr gut. Wobei jetzt bei Stranger Things zum Beispiel hat es mich nicht gestört. Das ist ein schön kurzes, super langes Intro. Super geil, atmosphärisch. Avengers. Avengers. Da ist es. Ach hier? Da, wo du Thor siehst. In America, hä? Was ist denn da der Unterschied? Ach, The Return of the First. Das ist, kannst du sogar gucken. Kann ich sogar gucken. Avengers 1, den fand ich sogar ganz geil. Hm? Civil War. Stimmt, das ist ein Captain America Film. Hm. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Thor, The Dark Kingdom, das ist Teil 2, ne? Hm. Thor 1 auch drin. Da muss ich mal hier mal ein bisschen was gucken. Ach, ich sehe gerade, die haben echt ganz schön aufgerüstet, was das angeht. Das hier? Hm? Genau. Guardians, Iron Man. Ja, ist es der erste Hulk? Nee, ist der zweite Hulk, glaube ich. Der unglaubliche Hulk ist der zweite. Ja, könnte der zweite sein. Ja. So, macht euch. Staffel 2, jetzt ansehen. Macht euch gefasst. Also, woran hat die Legion, frage ich mich da. Wissen wir, als hätten sie Praktikanten genommen, wir brauchen jetzt jemanden, der einigermaßen singen kann. Komm mal her. Das hat doch so einen Pseudo-90er-Jahre-Grunge-Charakter, finde ja. ich. Ich habe auch gerade noch mal dieses so... Rotzige, dieses Aber auch so kein Bock, ey, ich scheiße auf euch alle. Genau, ja. So, das ist... Das macht echt so null Stimmung, ey. Ja, so, das ist vornherein denkst echt so, pff, willst du dir das jetzt echt angucken? So, geil. Ohne Mist, ich habe auch kurz nach dem Intro, ich habe so gedacht, ach, fängst du die Serie mal wieder an und mal gucken, wieder so dran erinnern, was Intro das so war. Und echt nach dem Intro habe ich original geht wieder abgeschaltet. Scheiße. Ohne Mist. Ich habe auch gerade noch mal so, gerade nicht, ne. Ich habe auch echt noch mal gerade so jetzt beim zweiten, dritten, vierten, tausendsten Anhören, gerade noch mal so ein bisschen auf die Musik geachtet. Ich meine, die ist auch jetzt nicht so das Geilste, was sie da rausgeholt haben. Aber man kann es, ich glaube, sind wir uns einig, man kann es besser machen. Also, da wäre mehr drin gewesen. Ey, ein bisschen Mühe kann man sich schon mal geben. Ich glaube auch so, die ganze... Wenn das, jetzt an ein Intro wie Power Rangers denke. Go, go, Power Rangers! Ja, oder Mystic Knights. Mystic Knights von der Kelly Family. Ey, ohne Mist, das höre ich lieber als das. Das reißt ein wenig mit, da bist du eingestimmt. Aber das war geil als Kind, ey, Mystic Knights, Alter, ey, wenn es das als DVD-Sammlung gibt, ran! Guck ich gleich nach, wenn ich das finde, da wird hier geshoppt, Junge. Ey, ohne Mist, also das kann man kann es wirklich besser machen, also da hättest du auch drei Chinesen mit einem Kontrabass davor spielen können. drei Chinesen mit dem Bass. Mit dem Bass. Das Singen macht voll Spaß. So, Freunde. Also, Peter, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ja. Die Avengers-Welt. Jetzt haben wir so ganz schön hier wieder bei den Superhelden gelandet. Wir müssen mal über Superhelden reden. Stimmt, ich merke, weil wir haben noch eine Menge davor. Wir müssen mal über Superhelden reden. Aber was sollen wir stundenlang über uns erzählen? Schwierig. Der Ego-Cast. Ich habe auch mal wieder Bock, apropos Superhelden. Ich habe mal wieder Bock. Du kannst irgendwie so für in, weiß ich nicht, in 10 Paketen quasi für 4 Euro noch was immer so 10 Folgen von Darkwing Duck kaufen. Da bin ich richtig geil drauf. Schattenduck, Geheimsack. Ah nee, scheiße. Das war falsch. Schattenduck schlechthin. Champion in der Dunkelheit. Darkwing is the king. Schon gerne diese dran. Das ist ein Intro-Song. Trotz 1. Darkwing Duck. Das ist ein Intro. Power. Energie. Ja, nice. Apropos Power und Energie. Das ist Westworld Staffel 2 ist angelaufen. Letzte Woche. Ich habe Samstag drüber gesprochen, ob du Westworld Staffel 1 gesehen hast. Und über den Trailer gesprochen. Stimmt, ja. Und am nächsten hast du die Staffel angelaufen, die neue Staffel. Ich habe die erste Folge schon geguckt. Alter. Ey, du musst das mal gucken. Peter, das ist genau dein Ding. Ich weiß, dass du es geil findest. Ich weiß, dass du Westworld geil finden wirst. Dieses Eis hinterher noch. Das ist ein also, bisschen was von Basic Instinct. Ich hab eingerissen, ey. Also, Westworld. Leute, wenn ihr Westworld mögt und das noch nicht wisst, dass Staffel 2 draußen ist, dann zieht euch Westworld 2 rein. So. Peter findet geil. So. Gut, dann war das meine Opening-Team. Ich habe dich, glaube ich, noch nie Eis essen sehen, ohne Mist. Es ist Eis. Es ist gerade eine Premiere, ey. Stimmt doch gar nicht, ich habe schon mal Eis gegessen. Wir haben schon mal Eis gegessen. Wirklich? Na, es ist Eis. Habe ich schon mal Eis gegessen. Und so wäre dieser Witz nicht entstanden. Stimmt, ja. So. Ich könnte mich nicht mehr dran erinnern. Aber noch nie Eis am Spiel, ne? Bring ich dich jetzt aus dem Konzept, wenn ich Eis esse? Nein. Nur ein bisschen. So. Solange es nicht Reis ist. Reis. Reis. Oh, ich Reis. Guck Bad Metal Forever, ey. So. Das muss ich nochmal kurz unterbringen. Ja, wir leiten jetzt auf unser eigentliches Thema um. Und zwar, was denn du? Erklär's mir bitte. Ja, einfach wie du das Eis isst. Was ist, ich habe noch einen kurzen Nachtrag, fällt mir gerade ein zu Witcher 3. Okay, ja. Nur kurz, mir ist wieder was eingefallen als diese Stichwort Referenzen. Hm. Ich habe gestern mich mal wieder rangetraut, um mal wieder ein bisschen weiterzukommen, um ein paar Nebenquests erstmal abzuarbeiten, bevor es in die DLC reingeht quasi. Hm. Und da ist mir wieder eine Quest aufgefallen hier, die Jagd nach den Großbartbrüdern oder so. Mhm. Und der Auftraggeber heißt Jenke Fred. Jenke Fred, ne? Da muss ich einfach lachen, weil es einfach so ein schönes Star Wars Anspieler ist. Nice. Ja, die haben. Also, das ist mir dann wieder richtig bewusst geworden. Ich habe gedacht, ah, das ist schon geile Idee. Und diese Wolfsquest habe ich auch endlich beendet. Die habe ich nämlich auch, die war noch offen mit diesem Werwolf da in dem Garten. Da bin ich wieder hin, hat er natürlich wieder gelebt, habe ich wieder niedergestreckt. Und dann bin ich noch ein bisschen rumgerannt, da ist mir aufgefallen, ich habe noch ein paar Sachen gar nicht untersucht gehabt in dem Garten, die ich noch gar nicht entdeckt hatte. Ja. Irgendwie war dieser Garten komisch aufgebaut. Irgendwie bin ich da nicht drauf klargekommen, auf das Design irgendwie mit diesem. Ja, der war halt sehr verschachtelt. So alles, ne, mit den Schleusen und die verschiedenen Gebäude, die du da hast und die Türen und manche sind verschlossen, da brauchst du noch den Schlüssel, dann den. Ja, und jedenfalls habe ich es dann gestern hingekriegt. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was ich machen musste. Also bei mir, also ich habe im Endeffekt sein eigenes Fleisch dann. Ja. Fressen lassen und dann ich ist er umgelegt. Aber wie konntest du den umlegen? Ich weiß nicht, du konntest den dann irgendwie mit so einem Ritual irgendwie, konntest du den dann noch nie irgendwie komisch umlegen. Ich habe mich dann auch gedacht, du kannst ja den dann ansprechen, wenn du den niedergestreckt hast und dann steht da erledigen. Und dann habe ich das gedrückt und dann sagt er aber nur, ja, ich erledige meine Arbeit so, zack, und dann kommt er aber wieder. Genau. Also das ist nicht das Ritual, mit dem du wirklich los wirst. Und im Endeffekt habe ich ihn dann sein eigenes Fleisch fressen lassen und Das wusste er natürlich nicht und das durfte er ja nicht. Das war ja nicht erlaubt im Fluch. Deswegen ist er dann verstorben. Abgefatzt. So. Nice. Wir gehen in das Thema, was uns... Ja, wann, also wann wurde das aktuell in Deutschland? 2001? Die Rede ist natürlich von Pokémon. Und zwar, also mein erster, ich will jetzt einfach mal mit, das ist heute alles ganz subjektiv, wenig viel selbst erleben, was ist mit deinem Rechner? Machst du nochmal aus oder an, oder was? Das ist ausgegangen. Echt? Geht auch mal aus, oder? Keine Lust gehabt, wahrscheinlich. Okay, meine ersten Berührungspunkte waren mit dem Anime. War bei mir, ich überlege gerade, was bei mir zuerst war. Die Henne? Ich hab's Gefühl, Pikachu oder Ash? Pikachu oder das Ei? Der Pokéball oder das Pokémon? Ich überlege gerade, das kann ich gar nicht mal so richtig nachvollziehen, ob das war wahrscheinlich zeitgleich. Also ich glaube auch die Serie war zuerst. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es in der Schule eben dann sehr schnell losging, auch mit diesen Spielen einfach, mit den Gameboy-Spielen. Mhm. Das war auch einer meiner ersten Berührungspunkte. Ich kann es gerade nicht mal genau sagen, aber die Serie muss eigentlich zuerst da gewesen sein, weil sonst wäre der Hype auf die Spiele nicht entstanden, sag ich mal, bei uns. Obwohl die Spiele ja chronologisch erst da waren. Mhm. Die Serie ist ja eigentlich dem Spiel gefolgt. Das sieht man ja auch gleich. Auf Netflix hat man ja die Originalstaffel auch, die erste, die Indigo League. Die aber eigentlich nicht komplett ist, gell? Die nicht komplett ist, leider, ja. Ich würde gerne mal wieder die Orange-Sachen sehen. Ich hoffe ja insgeheim, dass das neue Pokémon Switch, da rätseln sie ja schon, ob das auf dem Orange-Inseln spielen wird. Das wäre natürlich nice, ey. Das wäre richtig geil. Weil das quasi das Kapitel ist, was noch fehlt. Zu den Orange-Inseln gab es nie ein Spiel. Aber ROM-Hacks gab es dazu. Und da habe ich natürlich den ROM-Hack auch da. Orange Island Adventures. Pokémon Orange. Schön mit einem Dragoran drauf. Na? Und dann machst du halt die Orange-Inseln. Haben Fans das gemacht, was... weil sie nicht hingekriegt wurde. Lässt jetzt die Zuhörer dein Eis hören und mitschmecken. Schmatzig so oder was? Entschuldigung. Ich dachte, du wolltest jetzt noch was zur Orange Edition sagen. Naja, also es gibt, wie gesagt, Gerüche, dass das neue Pokémon auf der Switch eventuell was mit einer Orange-Insel zu tun haben könnte. Hm. Und geil wäre dann halt keine neuen Pokémon, sondern ein Mischmasch aus der ersten und zweiten Generation. Wann kommt das nochmal? Nächstes Jahr? Oder kommt es dieses Jahr noch? Eigentlich dieses Jahr, aber es sind nur noch 7 Monate und die haben noch nichts, keine Trailer, noch gar nichts angekündigt. Ich glaube eher nächstes Jahr. Das stört auch nicht weiter, weil Ende des Jahres habe ich ganz viel zu tun mit Red Dead Redemption 2. Herrlich. Also ich glaube, bei mir, wie gesagt, war es die Serie, bei mir die doch vorher da war. Definitiv. Und ich muss ja sagen, das fängt auch sehr geil an mit einer Anspielung auch auf das Game. Also du hast diese Eröffnungssequenz wirklich wie im Spiel, dieses Nidorino, was gegen Gengar kämpft, glaube ich. Genau. Und das war ja eigentlich, das ist mir jetzt nochmal richtig aufgefallen, als ich es nochmal geguckt habe, hier steht auch 2000. Also 2000 Folgen gibt's. Und die Serie, das war natürlich so richtig der Aufhänger für eine richtig geile Kindheit. Dieses dicke Pikachu, was einfach so genervt ist von seinem Trainer, was nicht in den Pokéball möchte. Ash, so der verpeilte Pokémon-Trainer, der... Pikachu sah ja am Anfang noch ein bisschen anders aus. Der einfach Meister werden will und eigentlich null Plan hat. Ein bisschen verbimmelt. Genau, auch verschläft gleich seinen ersten Tag, als es auf die Reise geht, als Trainer und kommt zu spät, alle Pokémon sind weg und es gibt nur noch ein widerspenstiges Pikachu, was noch übrig ist. Und Professor Eich sagt nur, hey, wo bist du geblieben? Und ich glaube, er rennt sogar mit mit einem Schlafanzug noch hin ins Labor und sowas. Ja. Also ist total neben der Spur. Gell. Seine Mutter hat ihn auch nicht geweckt. Die auch total... Seine Mutter. Die so ein bisschen einen Touch von so einer Ökomutter hat, finde ich so. Ja, auf jeden Fall. Die irgendwie auch so total verpeilt ist. Und immer nur so das Beste für ihren Willen auch und so ihn auch so verhätschelt so. Ach echt, und ho, bist du wirklich schon los und es gibt doch so viel Gefahren draußen und ho. Und ihn auch trotzdem gewissermaßen unterstützt, aber eigentlich voll dagegen ist. Ja. Suchst du aus. Überrasch mich. Jetzt gibt's Nüsse. Oh, ich hab Bock auf Nüsse. Wird gleich wieder gehustet. Und ich finde das einfach geil. Also ich find die Serie einfach mega. Muss ich echt sagen. Ja. Ich finde also, die mega. Ey, auch ich heute fand, noch. Ich fand die mega, ja. Warte, ich kann mir das nicht mehr angucken irgendwie. Ich weiß nicht. Aber woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe noch mal... Also ich habe auch die gestrichene Folge geguckt. Welche war das? Der erste Staffel ist diese Porygon-Folge. Ist, die existiert nicht in der westlichen Welt, sag ich mal, weil die da Rot und Blau so schnell als Hintergründe abgewechselt haben, dass da epileptische Anfälle und sowas, gab. Bei vielen Kindern in Japan. Mhm. Und yo. Also, gerade so die. Wenn da so mit die manchmal so komische Sachen dabei sind, so mit diesem riesigen Tentoxa oder was das ist. Und ja, dieser komische Geist auf dieser einen Insel und irgendwie, naja, die haben halt manchmal ein paar Sachen ein bisschen lose genommen in der Serie. Und dann hat der Game Freak, also hat er dann extra den Gelb nochmal gemacht. Pokémon Gelb, dass das dann mehr am Anime war. Storytechnisch. Ich gucke gerade so ein paar Folgen durch, so die Bilder, um mich nochmal zu erinnern. Ach ja, es gab ja dann noch diese Garados-Folge mit der Kreuzfahrt. Genau, mit der Kreuzfahrt auf der MSN. Hier war das Tentara Tentoxa. Ja, und das Tentara ist halt so groß, dass es eine ganze Stadt zerstören kann. Nee, das Tentoxa. Da kommt irgendwas mit so einer Geisterbraut. Genau, da habe ich nochmal Sabrina und so hier. Safronia City. Ist auch schon der 6. Orden, gell? Und dann scheint ganz viel gar nicht passieren, bis wir zur Zinnoberinsel kommen. Musst du dir halt mal überlegen. Ja, es ist natürlich viel, denn... Ja, ist halt viel Lückenfüllerei, gell? Die machen dann allen möglichen Scheißkram. Ja. Deswegen, ich fand, die beste Pokémon-Serie der letzten Jahre war Pokémon Origins, oder wie das hieß. Hast du es gesehen? Nee. Das sind 4 Folgen. Das ist immer so 20 Minuten halt Anime-Folgen und das ist halt eigentlich die Story der Spiele. Ach ja. Ja, genau so, wie du es dir vorstellst, aber schön gemacht. Der heißt halt auch nicht Ash, der heißt Rot. Und ist halt super nice, hat mir gefallen. Ja, es gibt natürlich. Also das gucke ich höchstens mal aus nostalgischer Verklärung, aber wisst ihr, im Zeitalter des eines Breaking Bads und des Game of Thrones, da kannst du nicht mehr gucken. Ich weiß auch nicht, also das flasht mich halt nicht mehr. Ich hätte mal Bock auf richtig geilen. Haben sie ja mal, kennst du diesen Trailer, wo sie Pokémon realfilmmäßig das alles machen wollten? Und die Pokémon sehen übelst eklig und scheiße aus. Egal. Ich kenne nur so einen Trailer, so einen Fan-Trailer, wo sie dann so wie so Untergrundkämpfe machen. Ja, genau, ja, genau den, wo die aber so richtig scheiße aussehen. Da sehen die für mich so ein bisschen aus wie Slimer in den Ghostbusters-Filmen. Ja. Was halt scheiße. Das ist wie so eine Missgeburt. Was ich auch. eine Missgeburt. Ey, ohne Mist, ey. Jetzt ist mir neulich wieder aufgefallen. Ich habe den Slimer wieder gesehen von Ghostbusters aus der Serie. Den finde ich irgendwie. Das ist aber eine hässliche kleine Kartoffel. Den finde ich irgendwie cool so. Der hat was so. Aber ich weiß nicht, immer wenn ich den in Filmen sehe, der hat irgendwie sowas. Sieht aus wie ein alter Sack einfach. So. Das geht mal voll auf die Nüsse. Da heißt du auch im Englischen Onion Bag. Ich kann den in den Filmen nicht sehen. Also es ist für mich nicht super geil. Das ist für mich nicht Slimer irgendwie. Nee. Das sieht für mich irgendwie. Ich weiß nicht, was ich da habe. Wahrscheinlich habe ich früher zu viel diese Ghostbusters Serie gesehen. Ja, na, weil du den eher als Comic Relief kennst. Essen. Ja, genau. Essen. Ah, das sind ja auch die Real Ghostbusters. Der hat ja auch geredet, ne? Das sind ja auch die echten, ja. Deswegen, ich bin real. Ja, true story. Auch so, wenn ich ja sehe, das Fukano und so, das ist diese ganzen Pokémon der ersten und zweiten Generation, wo ich mir denke, oh, das ist richtig nice. Das ist also, schon cool. Ich muss sagen, in dieser Serie wurden aber auch, ich sag mal, moralisch manchmal Sachen aufgeworfen, die ich eigentlich ganz interessant fand. Euer He-Man. Als Kind. Eben wie zum Beispiel dieser Trainer mit dem Glumanda, für den das Glumanda zu schwach ist und fick dich Glumanda, ich lass dich jetzt hier und das wäre geil. Fick dich Glumanda, ich lass dich jetzt hier. Also war es wirklich eigentlich, gell? War wirklich so, ja, Glumanda, du wartest jetzt hier, ich komme gleich wieder, so, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Mach's gut, du Spasti. Und Glumanda wartet wirklich auf diesen scheiß Stein und glaubt immer noch, ist gutgläubig und glaubt immer noch dran, dass der Trainer zurückkommt und es irgendwann rettet und stirbt dabei fast. Es geht fast die Lebensflamme aus. Mhm. Also auch wieder metaphorisch. Ein interessantes Bild. Diese Flamme als Zeichen des Lebens. Dr. Peter. Was euch alle durchströmt. Nee, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es wirklich nostalgische. Ja, das nostalgische Verklärung so ein bisschen. Ich finde es immer noch geil. Also ich finde, die erste Staffel kann man auf jeden Fall besser gucken als die neuen Staffeln. Ja. Ich habe mal XY habe ich mal reingeguckt. Mhm. Habe ich 3-4 Folgen geguckt. Ist okay. Kann man sich mal geben. Kennst du diese Theorie? Welche Theorie? Warum Ash Ketchum über Jahre immer gleich ist? Warum? Das wollte ich eigentlich auch ansprechen, ja. Warum? Also ich kenne sie nicht. Nee, diese... Irgendwo in der ersten Staffel ist, da werden sie in den ersten 2-3 Folgen vom Schwarm Habitax verfolgt. Mhm. Und Ash hat da ein Fahrrad. Und er stürzt dann und fällt hin und wacht im Krankenhaus auf. Und Fans behaupten, dass Ash seitdem der mit dem Fahrrad hingestürzt ist in der ersten Staffel im Koma liegt. Und das immer wieder... von neuen Anfängen und immer wieder von vorne erlebt. Ob diese Geschichte wahr ist oder frei erfunden. Das wäre geil. Pokémon Grown Up. Das war dann, ist dann Staffel in 10 Jahren. Mhm. Und dann siehst du nur Ash, wie er so mit übelst leichten Bart hier übelst ausgemergelt im Bett liegt. So. Piep. Piep. Pokémon Emergency Room. Genau. Dr. Mauzi. Dr. Maus. Maus, genau. Dr. Maus hilft. Dann kommt so ein altes Mauzi mit so einem, was so ein bisschen humpelt, mit so einem Stock und analysiert, was Ash hat, analysiert genau das Mauzi, seine Träume. Genau das Mauzi von Team Rocket. Genau das Mauzi, bloß in alt. Und das ist in seinen Vorstellungen drin mit dabei gewesen. Weil ja Kummerpatient ist ja erwiesen, dass die auch Sachen wahrnehmen, Dinge wahrnehmen. Und deswegen ist er mit in seinem... Und da hat er nochmal die falschen Pillen gegeben. Und deswegen ist Mauzi ein Antagonist. Ist Mauzi und Team Rocket ein Antagonist. Und Jesse und James sind so Pfleger. Wir wollen die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Und alle Krankheiten ausradieren. Ich habe auch mal in dieser... Die neueste Staffel, also die zumindest ja bei Netflix verfügbar ist, die neueste, Sonne und Mond mal reingeguckt und da muss ich auch sagen, boah, ist das kacke. Und das ist wirklich, die aktuelle gerade. Ich habe es nicht mehr geschafft, eine Folge fertig zu gucken. Boah, ist das kacke. Wirklich ohne Mist, es geht wirklich los, wenn ich diesen Stil von Ash sehe. Also ich habe das Gefühl, der ist noch jünger geworden, also da hat er so das Benjamin Button-Syndrom. Pokémon-Fang-Syndrom. Die Sache muss man erstmal gebatten kriegen. Wir kriegen alles gebatten. Wirklich, also wenn ich das sehe, wie der aussieht, also wirklich, das Pikachu wird immer kleiner, niedlicher, dünner, er wird immer jünger, hat plötzlich noch irgendwie wie so Blitze in der Fresse auf dem Wangen. Die Haare sehen ganz anders aus. Also du hast das Gefühl, der wird echt immer jünger. Der ist auf anderen Medikamenten jetzt. Ne? Also er träumt wieder was anderes. Ja, ja, na klar. Ja, na klar. Und dieser ganze Stil, also klar, es geht... Guck da auch mal rein. Das ist so ein bisschen der modernere Anime-Stil und es kommt natürlich hier der Bruder oder Cousin von Professor Eich und sowas, den er da besucht und sowas. Professor Eich. Natürlich sind Team Rocket wieder dabei und sowas. Und klar, man müsste es jetzt ein bisschen gucken, um den Kontext ein bisschen festzustellen, ob alles, was vorneweg war, so überhaupt war, ob das nochmal thematisiert wird irgendwie. Also es fängt damit an, sie sind eigentlich im Urlaub. In dieser Alola-Region. So. Wie gesagt, ich habe es nicht mal geschafft, die erste Folge fertig zu gucken. Und die Mutti ist auch mit dabei und hat auch ihr Haushälter Pantimos mit dabei und geil, sowas. Und sie chillen voll am Strand und sowas. Und ja, er trifft auch gleich auf diese komische Feuerkatze hier als Starter-Pokémon, tritt er auf den Schwanz und wird natürlich, kriegt erstmal voll den Feuerball in die Fresse. Und so dieser typische Klamauk-Humor so ein bisschen in diesen Serien. Und ich weiß nicht, ich kann es mir nicht mal angucken. Bin zu alt für den Scheiß, glaube ich. Und das meine ich. Ah, die Originalserie kann ich mir noch angucken. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, das ist halt Nostalgie. Ja, wahrscheinlich viel Nostalgie dabei. Vor allem nervt es mich, dass der immer noch begeistert ist, Pokémon zu sehen. Also der tut immer noch so, als hätte er noch nie ein Pokémon gesehen. Wow, was ist denn das? Kommt ein Pokémon wie so ein Maulwurf aus dem Boden. Wow, was ist denn das? Ist das auch ein Pokémon so ungefähr? Also wie so ein Dorftrottel. Krasser Mongo. Also ohne Mist, also wahrscheinlich träumt er echt wieder neu. Restart. Aber zwischen der einen oder anderen Staffel gab es ja immer mal. Ja. Ich habe jetzt das und das erlebt. Ich habe so viele Abenteuer in dieser Region bestritten. Ich kann mich noch daran erinnern. Da kam mal, ich weiß nicht, es war irgendwie Staffel 2-3. Oder ich glaube, dieser krasse Umbruch von der ersten Zeit mit den originalen 151 Pokémon zur nächsten Staffel, also Pokémon Gold und Silber und so ein Kram, wo er dann noch wirklich sagte, ja, ich habe jetzt so viele Abenteuer erlebt, ich möchte mit Pikachu nochmal von vorne beginnen. Und geht halt nur mit Pikachu dann, und hast du bist auch wirklich nicht weit gekommen, ey. Nee, wenn du Mist. Und ich möchte nochmal von vorne beginnen mit dieser neuen Region und geht halt nur mit Pikachu los. Genau, ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, als es dann nochmal so weit losging. Das war auch noch okay, wo der dann das Noctu gefangen hat, das schillernde Noctu, also das shiny Noctu. Vielleicht bin ich auch einfach mit diesem neuen Pokémon-Design auch einfach nicht mehr d'accord. Das ist vielleicht auch so ein Ding. So Lapras und sowas ist noch sowas, das kenne ich noch. Das sind halt die Klassiker, ne? Also das ist... Ich weiß nicht, ja, diese neuen Viechter... Zu Haidu und so. Kommt da nicht drauf klar. Die kenne ich noch nicht. Das ist das Schöne, die haben halt in der Alola-Region viele Standard-Pokémon. Ja. Ja, diese Mega-Entwicklung von dem Kokowai, ey. Das ist keine Mega-Entwicklung, das ist die Alola-Version. Sicher? Was sind die Scheiße? das ist die Alola-Version gewesen. Ohne Mist, ey. Gibt doch coole Alola-Versionen. Wie kommt man auf so ein Design? Gib mal ein Digtree Alola-Version, da warst du blöder. Ah, das ist mit den Haaren, gell? Genau. Die Metal-Version. Na, genau, mit den blonden Haaren. Digtree Alola. Shut to the heart. Ey, wie kommt man auf so einen Scheiß? Ohne Mist. Ja, wir müssen das mal ein bisschen geiler machen, das Pokémon. Ja, was fehlt denn? Haare? Wir machen mal Haare drauf. Das Bild mit The Rock ist gut, ey. Was machen wir drauf? Dann machen wir ein paar Haare drauf. Vor allem, was soll das mit dieser Region zu tun haben? Also ich meine, bei dem Kokowai macht das noch Sinn. Sofferdude. Sag ich mal, dass das noch... Das sind Sofferdudes. Das sind Sofferdudes. Komm mit deinem Lapid los. Glaub die Ladung. Das Ladegerät matzt herum. Scheiße. Mann. Was ist denn das für eine Spannung? Hochspannung. Auf jeden Fall so Hochspannung im Cast. Also so wie diesen Podcast, genau. Ich wollte es auch gerade sagen. Was haben wir hier? Oh, ich kann es nicht lesen. Ne? Output 5,2 Volt, 2 Ampere. 2 Ampere. 2 Amps. So, jetzt holt Robert ein Ladegerät, damit ich wieder offloaden kann. Gucken. 2,4 Ampere. Ui, na, das würde ich nicht probieren. Lassen wir mal lieber. Lassen wir mal lieber, Puff. Das lassen wir mal lieber. Die Kacke. So. abgeraucht, Fettstift. ja. Also ich habe viel Zeit damit verbracht, Pokémon zu gucken. Aber das war so für mich auch so die Zeit mit Digimon. Mhm. Dann. Und Digimon kam dann irgendwann der Punkt, wo ich Digimon geiler fand. Mhm. Digimon fand ich dann immer. Finde ich bis heute besser. Kann ich auch bis heute noch gucken. Mhm. Aber man hat ja parallel dazu das erste Pokémon gespielt. Hast du ein Pokémon gespielt? Ja, natürlich, oder? Natürlich, ja. Rot und Blau habe ich gezockt, natürlich. Gelb, also Gelb war auch für besessen? Mich wirklich. Ich überlege gerade. Also mein erstes Pokémon-Spiel war Pokémon Rot. Ich habe nämlich Ewigkeiten kein Gameboy gehabt. Das war mal, ich habe das eher bei Freunden gezockt dann. Und da mal ein Save mit angelegt quasi. Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal ein Geschenk bekommen und ich glaube, ich hatte dann gleich Gelb quasi. Mhm. Und Gelb hat mir wirklich, also Gelb fand ich auch für mich persönlich war das immer das coolste Spiel, weil du eben wirklich alle drei Starter hattest, genau. Und das ist eben so ein bisschen, sind die auch overpowered, muss ich echt sagen, so in dem Game. Also ich fand immer, wenn du die drei hattest, brauchtest du fast nichts mehr. Also der Rest war eigentlich nur noch Filler. Ja, du brauchst halt eine VM-Hure. Brauchst du immer. Ja, am meisten Flug-Pokémon hatte ich noch mit dabei. Dann. Und dann. Stärke kannst du einen von den dreien beibringen. Und Schneider kannst du einen von den drei beibringen. Ich überlege gerade, was immer mein Team war. Aber auf jeden Fall hatte ich die drei am Ende dann. Pikachu war irgendwann raus. Echt? Ohne Mist, ja. Pikachu. Ich weiß nicht, ich habe am Pikachu immer nie so den Reiz gefunden. Ich glaube, ich hatte dann immer, was hatte ich denn noch drin? Ich hatte dann wahrscheinlich noch einen Boten-Pokémon, glaube ich, mit drin. So ein Nidoking war, glaube ich, bei mir immer drin. Dann, da war ich immer Fan von, weil der auch geile Attacken hatte. Ja, dann das sieht halt auch badass aus, das Viech. Dann hatte ich meist noch irgendein Flug-Pokémon und dann meist noch irgendein Pokémon, was Schaufler kann oder sowas. Mhm. Ich glaube, sogar Dickdrehe war, glaube ich, immer bei mir im Team. Na gut, Schaufler kriegst du auch als TM. In Azuria City. Ich überlege, es kann auch ein anderes Vieh gewesen sein. Ich wüsste gerade nicht mehr. Zur Schneider konntest du ja eigentlich Bisaflor auch beibringen. Wenn ich mich recht entsinne. Hm. Genau. Gut, dann ja, Surfer konntest du. Genau, Turtok. Surfer. Die VM-Surfer. Genau, ja, ne, aber eigentlich hast du da eigentlich alles ganz gut untergebracht. Also konntest du das Team dann ganz gut auffüllen. Aber wie gesagt, Pikachu war bei mir immer irgendwann raus. Ich konnte Pikachu immer nicht. Also ich fand es immer nicht wirklich stark. Es war nie so das Pokémon, auf was ich mich verlassen konnte. Es ist auch bitter. Also ich bin so ganz. Ich hab Pokémon eigentlich, spiele Pokémon bis heute immer falsch. Ganz anders als alle, die ich kenne. Wieso? Weil ich nur mein erstes, also nur mein Starter-Pokémon benutze. Mhm. So, das ist dann meist schon 20 Level vor. Ja gut, das hatte ich manchmal auch. Und deswegen ist, das ist auch übrigens original. Also das ist nachträglich wieder gekauft. Mhm. Und das hier sind zwei, die habe ich seit meiner Kindheit. Und Pokémon Gelb und Kristall habe ich gerade in der Hand. Crystal. Vor allem Blue Meth, ja, ist auch noch Blue. Egal. Und Pokémon Gelb ist das einzige Pokémon, was ich nur nie durchgespielt habe. Weil du da mit einem Level fast 80, 82 Pikachu einfach nicht durch die Top 4 kommst. Mhm. Weißt du? Und das ist einfach bitter. Vor allem bei dem Stein-Pokémon-Trainer. Bei Kurt. Bist du raus. Ja. Das ist scheiße. Ja. Übelst krass. deswegen habe ich das nie durchgespielt. Deswegen waren eben die drei Starter-Pokémon eigentlich immer ganz geil. Wobei ich die dann auch irgendwann ausgetauscht habe, meist gegen Lavados, Arctos und Zapdos. Weil die natürlich viel stärker sind, auch von den Stats einfach. Ja. Und die Attacken, die sie bekommen, auch einfach mehr reinhauen, finde ich. Ich weiß nicht. Also was waren dein allererstes Starter-Pokémon? Na gut, bei dir war es Pikachu, logischerweise. Hm. Wenn das dein erstes Spiel war. Mein das erstes Spiel war, wie gesagt, Rot. Und da habe ich natürlich Glumanda genommen als erstes. Ich überlege immer, ich habe es auch immer meist pragmatisch gemacht. Ich habe meistens, glaube ich, Bisasam genommen. Bisasam oder Shiggy eigentlich. Weil du mit Shiggy gleich gegen den ersten Trainer quasi, den ersten Arena-Leiter gegen Rocco, hast du mega Vorteile mit deinem Blubber. Was blubberst du? Was blubberst du? Mit Bisasam bist du einigermaßen neutral gegen den. Dafür hast du dann im zweiten Orten Vorteile quasi und mit Shiggy bist du dann beim zweiten Orten equal sozusagen, also Wasser gegen Wasser. Und beim zweiten Orten hast du halt übelst Probleme mit Glumanda. Dadurch ist eigentlich fast sogar, Bisasam ist glaube ich sogar die beste Wahl, glaube ich. Also habe ich, das ist ich die meistens sogar die genommen eigentlich. Wahl, ja. Genau. Da hast du nämlich dann beim zweiten ist ganz einfach und hast auch noch bei den Donnerorten dann auch noch Vorteile, genau. Mhm. Deswegen habe ich dann auch Shiggy immer nicht genommen. Weil Shiggy hast du dann beim Donnerorten wieder extreme Nachteile. Ja. Da kommst du eigentlich mit Bisasam neutral durch. Bis dahin. Und bis du bei auf der Zinnoberinsel bist, ist dein Bisasam in der Zeit ja schon lange ein Bisaflor und schon so stark, dass es dem nicht mehr anhat. Das ist der Feuer-Pokémon eigentlich. Ja. Beziehungsweise hast du dein Level, dein Team schon irgendwie was reingetan, was ganz gut ist dafür. Genau. Ja, ich muss auch sagen, die ersten Orten habe ich meist so mit dem Starter-Pokémon hauptsächlich gemacht. Da hatte ich vielleicht noch ein Taubsi, Tauboga irgendwann, die dann noch so ein bisschen mitgekämpft haben, aber sonst war immer schwierig. Ich habe mir auch immer relativ früh ein Nidoran gefangen. Hm. Das konntest du ja gleich in der ersten Stadt fangen. Im Gras. Na, City ganz links. Ich weiß es noch alles. Ich habe mir eigentlich immer ein männliches Nidoran geholt, weil ich finde, ich weiß nicht, irgendwie finde ich Nidoking geil. Dieses Design finde ich geil. So. Einfach das King drin steckt. Aber Nidoqueen hat ja noch so, ist ja noch so ein bisschen Eistyp. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, ja. Nidoking hat gleich den Gifttyp noch mit drin. So. Mhm. Und Nidoqueen hat, wie gesagt, Eis. Die kann dann Eisstrahlen und so einen Scheiß. Mhm. Das war schon, mega geiler Scheiß, ey. Mhm. Ich habe meist so, es gab halt auch so für mich immer so Nonsens-Pokémon. So, die für mich eigentlich, wo ich eigentlich gar keinen Bock hatte, die zu fangen. So Pixie, Pummeluff, Ditto auch zum Beispiel. Ditto hat mich ultra genervt. Ditto ist nice. Weil Ditto so ein Random-Pokémon für mich ist. Aber das ist halt aber trotzdem ein besonderes Pokémon. Ja, ja natürlich. Auch. Ey, das habe ich nie benutzt, groß im Kampf, weil es für mich einfach affig war. Was will ich mit so einer Schleimfresse? Das macht doch erst ab. Also Ditto macht auch für mich erst ab Generation 2 Sinn. Wisst ihr, der soll bei Ghostbusters 2 mitspielen als Schleim. Aber was will der bei Pokémon? Was will der an meinem Team? Ja, wie gesagt, in Staffel 2 wird er ja sinnvoll. Da hat er ja einen Sinn. Er kann sich ja mit jedem Pokémon paaren, dass du aus jedem nahezu jedem Pokémon ein Ei kriegst. Oh, das war ja auch noch das Rumpen. Ohne dazu einen passenden extra einen Partner fangen zu müssen, mit dem anderen Geschlecht. Weißt du? Ja. Aber bringt das wirklich was dann auch für die Gene, die du weitergibst? Wird es nicht besser, wenn du wirklich da einen Geschlechtspartner wirklich hattest? Also von der gleichen Rasse, dass die Gene sich besser weiter vererben. Also das weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hatte dann immer Nachteile. Mhm. Ich habe es nie groß gespielt. Ich muss echt sagen, ich bin da echt ein bisschen raus, so nach Gelb eigentlich. Die, okay, die anderen habe ich dann echt nur noch so angezockt und habe es aber nie fertig gebracht. So. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Wahrscheinlich bin ich dann relativ schnell auf PlayStation dann umgeswitcht. Das war, glaube ich. Da war was anderes dann einfach. Das war, glaube ich, das Ding. Da war dann eher so Metal Gear Solid. Kam Snake in mein Leben. Snake. Die Schlange. Der Riedler. Genau. Genau. Und ja, ich finde nach wie vor diese Designs ja so ikonisch, ja. Dieser kleine Aufkleber auf der Pokémon Gelb Edition, ja. Dieses alte, etwas chubbyere Pikachu, was geil. Das Pikachu hat da auch Geräusche gemacht, ne? Es guckt doch so schön kampfbereit, so ja, ja. Ein bisschen fies, so, als würde er sich gleich rumprügeln, so die Hände so ein bisschen gehoben, so. Komm her. Hast du ein Problem? Hast du noch ein Problem? Ja, du hast ja letztens erzählt, dass du die legendären Pokémon immer gefangen hast. Hm? Mit Hyperbällen. Hm? Du krasser Dude. Ah, das war auch wirklich, da habe ich auch mehrfach probiert und. Ja, das ist eine richtige Arbeit. Das war immer nicht so ohne. Musste ich dann ordentlich eindecken mit Hyperbällen und. Teilweise habe ich dann auch Pokémon mitgenommen, die übelst unterlevelt waren und sowas, weil mein Team meist dann auch schon zu stark war wieder für die legendären Pokémon. Außer also jetzt vielleicht Mewtwo. Mewtwo ist natürlich ein crazy Dude. Nach was für ein Level kriegst du den? 70? Ich glaube 70 oder so war der, ne? Der war ja wirklich Endgame. Und Arctos, Levitas und Zapdos waren, glaube ich, Level 50, wenn ich mich recht erinnere. Kann ich sagen, dass ich das jetzt verwechsle. Ich glaube 40, aber ja, alle 40 Angaben auch. Ohne Gewehr. Die waren immer relativ, also im Vergleich zu Mewtwo, relativ einfach dann zu schwächen, sage ich mal. Ja. In dem Sinne. Die sind auch stark, aber die kannst du, bevor du das Spiel abschließt, dir schon holen eigentlich. So. Das stimmt. Du kannst ja an der Siegesstraße schon das Labrador kriegen und so. Genau. Deswegen habe ich dann teilweise auch, bin ich dann manchmal mit unterlevelten Pokémon auch hin, die einfach die Attacken hatten, um die Stats runterzusetzen und sowas. Und sowas war ich immer kein Fan von, das habe ich immer alles sofort rausgeschmissen. Also ein Taubsi mit Sandwirbel kam bei mir nicht ins Team. Das wurde sofort verlernt. Sofort von so einen Scheiß merken wir uns nicht. Nee, also so Sachen, die also, Statusänderungen gemacht haben, habe ich auch seltenst. Habe ich nie benutzt. Deswegen war auch Safcon und höchstens mal hier vergiften und so eine scheiße Giftpuder und so ein Kram. Das ja, meinetwegen. Ja. Deswegen waren für mich so Safcon, Kokuna, das waren für mich so Pokémon. Härtner. Die sind nur da, um weiterentwickelt zu werden. Also ohne Mist. Na klar, was soll das ja auch so schnell. Wie oft, also wenn die ein Penis wären, meinetwegen, dann können sie sich verhärten. Dann macht das einen Sinn. Aber was soll die Scheiße? Ich bin ein fucking Kokon. Was macht ein Kokon im Kampf? Abkokongen. Was soll denn das? Ja, wie will ein Kokon gewinnen? Da kannst du auch ein Brot reinwerfen in Pokémon-Kampf, weißt du? Du kannst sagen, los, Schimmel! Setz Schimmler ein! Schimmler. Wir haben einen Preis gekriegt. Welchen Preis? Vielleicht der Schimmler? Schimmler! Oder du Adolf. Schmierst es vorher noch mit Butter. Los, schmier den Gegner ein. Adolf Schimmler. Weil ich habe gerade überlegt, ob die noch was anderes konnten. Manche konnten, glaube ich, auch Tackle, wenn du Glück gehabt hattest. Dann konnten sie wenigstens noch so eine leichte Attacke. Ah, was natürlich auch 50, so eine absolute recht. Standardattacke ist. Robert hat gerade... Ach, Relaxo war Level 30, genau. Genau. Das fand ich auch immer so geil mit dieser fucking Pokeflöte. Das Relaxo, dieses fette Relaxo, was einfach im Weg liegt und was du einfach erstmal wecken musst. Ich weiß gar nicht mehr, Dragoran, konntest du das so fangen oder das konntest du nur entwickeln, gell, eigentlich? Also ich habe das konntest du nur entwickeln. Ich habe Tratini aus der Spielhalle gekauft. In Prismania City. Ich bin nämlich gerade dabei, hier meinen ersten Pokédex zu füllen. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch nie voll gehabt. Ich will's halt mal schaffen. Ich habe nie alle 150 gehabt. Geht ja auch nicht. Du musst ja auch noch tauschen und so ein Scheiß. Brauchst du dann auch noch hier die ganzen Steine und sowas, Mondstein, die ganzen Steine, um die ganzen Evoli-Entwicklungen voll zu machen. Dann auch, was mich auch richtig aufgeregt hat, dafür hatte ich auch nie die Geduld, Safari-Zone. Bah. Fick diese Safari-Zone, ey. Das war für mich der Hass. Ohne Mist, du rennst da rein, begegnest zufällig Pokémon. Es gibt Pokémon, die dermaßen selten sind. Ja. Kangama, glaube ich, war so ein Kandidat. Mhm. Ey, ohne Mist, ey. Das waren echt so Punkte, wo ich ausrasten hätte können. Wo ich jetzt schon wieder sauer werde, wenn ich drüber nachdenke. Du rennst da rein, hast nur diese Köder. ein Stein zur Auswahl und Pokebälle, gell? Und Bälle. Ja, war es nicht, gell? Safari-Bälle. Dann rennst du da rein. Oder Flucht. Genau. Dann hast du auch noch ein Zeitlimit. Das war auch noch dabei. Oder? Irgendwas war da. Ein Schrittlimit. Ein Schrittlimit, genau. Du musst es noch dafür bezahlen, dass du überhaupt rein darfst in die Safari-Zone, so ungefähr. Und dann rennst du da rum und suchst da seltene Pokémon und dann findest du mal und dann hauen die sofort ab. Und ich habe nicht mal einen Stein geworfen. Ich versuche die anzufüttern, so anzufixen. Gibt es da eine Strategie, die zu kriegen? Kann ich da nicht sagen. Ich habe die nie gehabt. Oder ist das komplett random? Hab ich nie gekriegt. Es gibt bestimmt Möglichkeiten und Mittel, wie du die rankriegst und sowas. Kann ich da nicht sagen. Müsste man jetzt einen echten Pokémon-Trainer fragen. Irgendwann komme ich ja an den Punkt, dass ich in die Safari-Zone muss, um die Viecher zu bekommen. Vielleicht gibt es eine gewisse Schrittposition, Schrittabfolge oder sowas, dass du dir anlockst oder sowas. Oder dass sie in bestimmten Feldern, in bestimmten Gegenden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es einen Glitch, wo du dann irgendwie Meisterbälle mitnehmen kannst. Für mich war es immer total random. Das war echt auch so ein Punkt, die Safari-Zone. Idee ist geil. Ja. Ist cool. Aber so, das war eben, es gab so Punkte, wo das Spiel für mich einfach sehr frustig war. Wo du wirklich Stunden investieren konntest, einfach nur, um zu hoffen, dass du mal dem richtigen Pokémon begegnest. Und dann noch Glück zu haben, dass es nicht abhaut. So. Und gerade diese Safari-Zone, da hast du keine Möglichkeit, die irgendwie zu paralysieren oder sowas, gell? Ja. Dass du die irgendwie kannst auch nicht mit Status arbeiten, also Statusveränderungen arbeiten. Genau, dass du die erstmal festnagelst oder sowas, also ging nicht. Das war für mich, also da habe ich echt fast alles liegen lassen in der Safari-Zone. Das war für mich echt frustig. Rizeros, Nerion. Owei. Dann, was gibt's da noch für Viecher? Da habe ich immer das Gefühl, Ed Sheeran singt über Owei, in seinem Song A Shape of You. I'm in love with the shape of you. Oh, why. So. I'm in love with the body. Oh, why. Und dann singe ich immer, wird so Kuckuck, why. Oh, why. Sie hat eine Klatsche. Du merkst schon, also ich mache meine eigenen Songs. Ja. Ich war natürlich weiter gehypt nach Pokémon. Der ersten Generation. Pokémon werden ja in Generationen angegeben. Denn danach kam die zweite Generation. Gibt es auch einen Generationenkonflikt? Den gibt's indirekt. Du kannst ja mit der ersten Generation oder zweiten Generation Pokémon tauschen. Und Entschuldigung. Und in der neuen Generation gibt es ja auch andere Attacken und so und andere Sachen. Und deswegen musst du darauf achten, dass du keine neuen Pokémons mit in die Zeitkapsel nimmst. Ach so. Dürfen keine neuen Attacken gelernt werden. Die dürfen keine neuen Attacken wissen. So, das wäre dann quasi ein kleiner Generationenkonflikt. Ach so. Und ja. Und das war für mich, wie gesagt, die beste Generation. Pokémon. Gold, Silber und Kristall. Es wurden 100 neue Pokémon eingeführt. Es wurde Pokémon-Zucht eingeführt. Also Eier, Brüten und so ein Kram. Es wurden Baby-Pokémon eingeführt. Es wurden die ersten Shinies eingeführt. Also es wurden Shinies eingeführt, Punkt. Es gibt aber auch Shinies in den alten. Echt? Ja. Hä? Und zwar siehst du das nicht. Die unterscheiden sich nur von irgendeiner Zahl. Wahrscheinlich haben die irgendwie schon geplant, keine Ahnung. Die unterscheiden sich irgendwie in den Daten. Wenn du die dann rüber tauschst zu einer goldenen oder silbernen oder alten neueren Generation, dann sind die dann halt shiny. Wusste ich noch nicht. Ja. Und die haben auch ganz toll, das ist auch so eine Generation, die haben ganz tolle Starter gehabt, finde ich. Igelava, Endivie und Karnimani, die waren richtig nice, die haben mir gefallen. Wir nehmen meistens Feuer-Pokémon eigentlich als Starter. Ich finde Feuer-Pokémon finde ich immer am coolsten so. Magmar. Magmar ist geil, ja. Magmar ist ein cooles Pokémon. Vulcano ist also die Weiterentwicklung, wie heißt es? Arcani. Arcani ist nice. Gibt es noch für geile Feuer-Pokémon. Schneckmark ist auch nice. Diese Schnecke. Mhm. Dann Glurak. Ja? Glurak ist fett, ja. Glurak ist einfach fucking badass. Das fand ich immer scheiße, dass der immer so assi war in Zwash in der Serie. Dass der immer nicht auf den gehört hat. Das fand ich immer doof. So ein Running Gag, gell? So. Ja. Ash ist auch nicht schlau draus geworden, gell? So, ja, ja, aber dann gab es aber. Dann gab es aber auch manchmal Momente, wo es geklappt hat, weißt du? Mhm. Wenn es hart auf hart kam. Ja, das war so ein bisschen Kompetenzgerange. Ja. Glurak wollte sich nichts sagen lassen. Wobei, das war immer das, was mich ein bisschen geärgert hat. So, du hast irgendwie, also es war auch interessant gemacht in der Serie, gell? So, dass du hast am Anfang dieses Glumanda, was fast stirbt. Mhm. So, und er rettet es, gell, quasi gegen ihren Willen so ein bisschen, gell, sie möchte wieder zum alten Trainer, das Glumanda, also für mich war es immer eine Sie. Okay. So, das war für mich auch immer ein bisschen widersprüchlich, für mich war es immer wie ein Mädchen irgendwie. Okay. Und dann wird das plötzlich zu so einem Glutexo, was so ein bisschen so ein Assi ist, und dann zu so einem Glurak, was der Over-Assi ist, so. Das war für mich immer sehr konträr. Und ich finde auch diese Geschichte eigentlich ganz geil, so. Glumanda wird so enttäuscht so in der Kindheit, so kriegt aber dann eigentlich doch einen guten Trainer und dann kommt plötzlich so die Pubertät und sowas und dann kommt so die Abgrenzungsphase und sowas, gell, und versucht so seinen eigenen Weg zu gehen und hat ganz viel Feuer in sich und ist eigentlich ganz geil, gell, so, und dann wird's noch größer, es hat sich auch relativ schnell dann entwickelt eigentlich, gell. Der hat relativ früh dieses Glurak einfach gehabt. Wogegen sein Ich überlege gerade, ist aus Bisasam und Shiki jemals Turtok und Bisaflor geworden? Mm-mm. Er hatte mal Shilok, oder? Mm-mm. Sind die immer so klein geblieben? Bisasam. Da hat er doch echt versagt als Trainer. Müsste bis heute so in seinem Team sein. Shiki geht dann ja wieder zur Shiki-Gang zurück. Hm. Ja. Mit den geilen Sonnenbrillen. Er verlässt ihn ja quasi. Shiki. Tabuga lässt er ja auch frei, zum Beispiel. Hm. Ja, der lässt halt auch immer mal Pokémon frei. Hm. Was noch fehlt, die haben dann in der zweiten Generation haben sie noch zwei neue Typen eingeführt. Metall? Hm. Metall und Unlicht. Hm. Na, und damit einhergehend die geilste Evoli-Entwicklung. Nach Tara. Hm. Wie ich finde. Die coolste Evoli-Entwicklung. Gibt es noch gute Frage, was? Diana gibt es auch noch. Es gibt mittlerweile auch eine. Gibt es noch die Blattentwicklung? Gell? Mittlerweile. Aber die ist, weiß ich nicht, aus welcher Generation die ist. Ich finde ja diese Psycho-Entwicklung eigentlich auch ganz geil. Psyana. Auch zweite Generation. Dann auch ganz geil, finde ich, es hat ja auch schon einen eigenen Film bekommen, die Entwicklung, Vajana. Bitte. Geil. Da kann man also nichts. Geil. Ja, ich fand das so gut, dass sie da einige Pokémon quasi noch eine Entwicklung reingemacht haben. Hm. Wie Sichlor haben sie noch eine Entwicklung gegeben. Echt? Das wird zu Xerox. Das war die Weiterentwicklung. Xerox, das hat auch nicht so krappen Hände. Xerox ist die Weiterentwicklung zu Sichlor. Na, was kommt danach? Edward oder was? Nix. Edward. Mit den Scherenhänden. Mit den Scherenhänden. Als Friseur. Winona Ryder. Ich fand Sichlor immer schon mega. Ich fand es eigentlich immer geil, dass das keine Weiterentwicklung aber hatte. Was halt scheiße ist, ist, dass Sichlor ist ein Käfer-Pokémon. Und Käfer-Pokémon sind so die schwächsten Viecher, die es eigentlich gibt. Ah. Die sind super lame. Aber geil, das sieht halt schon nice aus. Das stimmt. Ich hab Sichlor auch sehr gemacht. Als Sichlor vor allem mit den zwei Messern da einfach an der Hand, so weißt du. Also, ja. Dann haben sie Onix eine Weiterentwicklung gegeben. Stalos, auch eine Stahlweiterentwicklung. Ja. Deswegen ist für mich Pokémon gestorben nach der ersten Staffel. Das fällt mir gerade wieder auf, ey. Findest du? Ey, ohne Mist, ey. Findest du? Findest du? Meinst du wirklich? Meinst du wirklich? So siehst du das, Alter. Es gibt so Weiterentwicklungen, wo ich keinen Sinn drehe. Also, klar, man kann es machen, aber ohne Mist. Also. Eine dritte Phlegmon-Entwicklung haben sie reingemacht. Lashoking. Stell dir mal vor, ich mache, das ist noch okay, das kann ich noch, das ist noch für mich einigermaßen nachvollziehbar. Stell dir mal vor, du hast ein Samenkorn und denkst, das ist von dem Baum. haust das in die Erde und plötzlich kommt dann ein Fernseher raus. Jetzt sagst du doch, oh, was soll die Scheiße? Also geil, ich habe einen neuen Fernseher, aber du sagst dir auch, hä? Wie ist denn da draus jetzt ein Fernseher geworden? Ja. Das meine ich dann, das ist für mich so, wisst ihr, aus Onix, was ein Stein-Pokémon ist, wird plötzlich ein Stahl-Pokémon. Da verliert es mich so ein bisschen. Nee. Da fehlt für mich so ein bisschen der Evolutionsgedanke. Weißt du? Da kommt in mir so der Darwin durch. Darwin Duck. Der Darwin Duck. Darwin Duck. Anpassung geheimnisvoll. Evolutionär. Aus sich lor wird ein Scherux, ja. Das ist vulgär. Survival of the fittest. Wollte ich immer haben. So, naja, ist halt so. Ja, wie gesagt, irgendwie hat es mich da verloren, aber ich habe dann gleich auch anderen Scheiß gezockt. Ja. Also ich finde es bis heute, ist die Begeisterung irgendwie von Pokémon, also immer wenn ich was sehe von Pokémon, sind natürlich immer diese Connections da und alles. Hm. Aber wie gesagt, da hat es mich so ein bisschen, das war für mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Kecke. Also es gibt auch jetzt mehr Balltypen, Turboball, Schwerball, Dragonball. Dragonball. Dragonball. Nee. Ich habe hier jetzt vor mir liegen den offiziellen Nintendo Spieleberater zur silbernen und goldenen Edition. Was hat er dir empfohlen, dein Spielberater? Und da sieht man auch so diese schönen alten Artworks. Was ich auch immer nice fand, das hat immer so einen speziellen Charme gehabt. Die sind schon nice, oder? Ja, die finde ich okay. Die finde ich noch voll nice. Die Starter-Pokémon bin ich voll d'accord. Donphan, auch ein cooles Viech. Was ich jetzt hier auch sehe, die finde ich alle okay. Hier so ein Ho-Oh und sowas. Und das war so eine Vorentwicklung von Electek, gell? Elekid. Elekid. Ja, heißt halt so. Elekid. Na, das. Also wie gesagt, so Sherox, dass man Sichlor war. Ja. Meine klar, hier bei Stalos, gell? Ja. Heißt, ja. Dass das vorher ein Unix war, klar, die Ähnlichkeit sieht man. Und dass daraus plötzlich ein Stall-Pokémon wird. Ja, weiß nicht, das fand ich, gab das, ja auch noch Entwicklungen durch Tausch, ne? Ja. Alpollo zu Gengar. Auch in der ersten Generation. Mach-Schock zu Mach-Schock. Mach-O-Mai. Geowatz war, glaube ich, auch so ein Ding. Na, also Geo-Rock zu Geowatz. Simbasala zu Kadabra. Ja. Und das war's. Ich glaube, es waren nur vier in der ersten Generation. Und dann wurde eben noch eingeführt in der zweite Generation, dass sich Pokémon auch durch Freundschaft entwickeln. Durch Freundschaft? Durch Freundschaft, ja. Die Nachtara-Entwicklung zum Beispiel und die Psyana-Entwicklung hast du ja nur gekriegt, wenn du den ja Freundschafts, wenn die halt glücklich sind. So, glücklich. Mhm. Ja. Du musstest denen süße Sachen füttern, Bären und zum Friseur gehen mit denen am Tag wurde Evoli zu Psyana und nachts wurde es eben zu Nachtara. Tag- und Nachtwechsel wurde eingeführt, eine Uhrzeit wurde eingeführt. Mittags kommen andere Pokémon als sonst waren. Die Safari-Zone gibt es immer noch. Das ist halt das Geile, dort ist es die einzige Edition, wo du 16 Orden kriegen kannst. Und das ist halt super nice, weil du in die neue Region Johto komplett bereisen kannst. Wo es auch ein Käfersammlerturnier gibt, was auch Spaß macht, was auch sehr interessant ist. Und dann kannst du halt noch in die Safari-Zone in Johto, in Kanto. Ach ja. Super nice. Gefällt mir. Ja. Natu und Xatu, auch coole Viecher gewesen. Guck mal, das alte Taubos-Design mit diesen hoch aufgestellten Feder. Das war doch dann hier auch so eine Weiterentwicklung hier von Separ und Seemon. Ja, genau. Das waren so die Entwicklungen, die man durchtauscht, aber nur bei Tragen eines bestimmten Items. Ja, gibt's auch. Mhm. Pokémon, also das Seemon konntest du nur zu Citra King weiterentwickeln, wenn du Citra King. Wenn du das mit einer Drachenschuppe als Item zum Tragen gibst und das dann tauschst. Mhm. Und da gibt's, so funktioniert das übrigens auch mit Xerox und die müssen Metallmantel ja, tragen. Mhm. Es gibt ein Porygon 2. Ich meine, hier bei Seetracking gehe ich auch voll mit dem Design. Also das finde ich auch wieder schlüssig. Ja. X-Bad. Mhm. Ist auch so eine Weiterentwicklung von Golbat. Mhm. Golbat. Griffel. Ein paar geile Viecher teilweise. Griffelu. Der Griffelu. Das wäre geil, bei Pokémon Griffelu genannt. Griffelflu. Und das Schöne ist, du triffst so viele alte Bekannte aus den ersten Spielen. Erstmals komplett in Farbe, ja. Mhm. Kristallen-Edition bewegen sich die Pokémon auch. Mhm. Also nur am Anfang des Kampfes, jetzt bewegen sie sich ja nur noch. Schaukeln irgendwie hin und her, gucken mal zum Trainer und so weiter und so fort. Aber, Entschuldigung, aber es ist halt super nice. Mir gefällt's. Knobelkammern, stimmt, das gab's auch noch. Gab's so Puzzle, kleine Puzzle, die du dann zusammenpuzzeln musstest ja. Und hier so mhm. Und bist dann wohin gekommen. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist für mich das Beste. Das beste Pokémon, die beste Pokémon-Generation. Mhm. Habe ich leider nie fertig gespielt. Super nice. Also ich würde es dir mal empfehlen. Das ist so geil. Ah, hier hat man auch nochmal die Evoli-Entwicklung. Mhm. Ah, hier ist doch Psyana. Genau. Genau. Ich fand immer Flamara, Blitzer und das normale Evoli, die sehen alle aus, würden sie einen Schall tragen. Und aber Aquana so ein Kragen wie aus dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert in England. Sir Chiselminster. Weil wenn ich es gerade nochmal sehe. Sir Chiselminster von Sherwood Forest. Nach Tara könnte auch so eine Kreuzung aus Sonic sein und irgendwie. Ja, stimmt, wegen den Ringen, ne? Genau. Ja. Der Käfersammler Contest, das macht auch immer übelst Spaß. Muggelbaum hat mittlerweile auch eine Entwicklung, glaube ich. Oder zumindest eine Babyform. Kommt Muckli raus. Mongo. Tauros ist eigentlich auch ein geiles Pokémon gewesen. Wird als Muggelbaum, wird Muggel kaum. Was ich hier ganz lustig finde, wir haben so Muggelt kaum. Cheater. Was ich ganz nice finde, ist, dass sie in der ersten Generation hatten sie ja 3 legendäre Vogel-Pokémon, hm. Arctos, Zapdos, Lavados und 2 weitere legendäre Pokémon. Mew und Mewtwo. Hm. Und hier haben sie ja quasi jetzt schon, erstmal haben sie schon ein legendäres mehr. Hm. Celebi. Und da ist es aber umgedreht. Also es haben 2 Vogel-Pokémon, legendäre Vogel-Pokémon, Lugia und Ho-Oh. Hm. Und dann gibt's diese Hunde, gell? Und dann gibt's diese Hunde. Suicune, Raikou und Entei. Die du aber halt nur durch nur random triffst, gell? Hm. Das wird heftig, die zu fangen irgendwann. Gotta catch them all, gotta catch them all. Pokémon Go. Ja, die, wie gesagt, die Pokémon sehen auch noch nicht zu scheiße aus. Dazu kommen wir ja noch. Ja, es geht zu dem Thema, wo du dir denkst, boah, sind das noch Pokémon? Töte mich. Aber ich kann auch nicht erklären, woran das liegt. Mhm. Woran ich die neuen Pokémon so teilweise so scheiße finde. Kann dir das nicht erklären. Ich glaube, ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass sie von diesem Tierdesign mehr weggehen, teilweise auch. Ja, na, wenn dann irgendein Schlüssel-Pokémon wird. Oder ein Anker-Pokémon. Ja. Kannst du tätowieren lassen. Wenn du zur See fährst. Keifel. Ist doch geil. Wir blättern ja gerade durch den Spieleberater und das sind halt immer diese schönen alten Artworks davon. Mhm. Haben sie ja verändert, gell? Rosana haben sie ja auch für den Westen verändert. ist eigentlich schwarz komplett. Bei uns ist es leicht lila. Gab es ja auch so eine Rassismusdebatte, gell? Und ja. Eine ja. Knofenza. Ich finde teilweise die Geräusche von den Pokémon auch so lustig. Also ja, Knofenza. Eigentlich ist es so behämmert, dass die ihren eigenen Namen sagen. Ja. Dass die nach ihren Namen benannt haben. Also wenn man sich das überlegt, dann Peter, wenn wir das auch so machen Peter, würden. Peter. Dann hättest du einen Wauwau rumlaufen. Ja, klar. Wauwau. Oh, du hast einen schönen Wauwau. Meine sagt man ja manchmal so, oder Kinder sagen das ja auch. Gell? Ja, das Problem ist, Wau, Hunde sagen ja nicht Wau. Was ja sagen, das ist ein oder so. Es ist ein Tim Taylor. Tim Taylor, der Heimwerker King. Wobei, eine Katze wäre schon ein Miau. Stimmt. Wobei, die machen manchmal eher Mau, finde ich. Das kommt doch immer an. Kommt doch drauf an, ob sie eine Maulleistung abliefern oder ob sie Maulleistung. Eine Miau-Leistung abliefern. Eine alternative Entwicklung für Giflor. Nee. Mirapla, Duflor, Giflor. Na, Dann haben sie Duflor noch eine Weiterentwicklung gegeben mit einem Stein. Sonnenstein wird dann zu Blubella. Mhm. Na? Also, fand ich ganz tolle Sachen eigentlich. Gibt's hier jetzt immer Lavandia-Wetter. Also, es ist. Ist richtig geil. Und vor allem, du fängst dann nicht einfach in Alabastia wieder an, sondern du kommst mit der MSN, kommst du in Orania City an. Mhm. Und fängst dann von dort an, dir alles freizuspielen. Mhm. Das ist ganz cool. Das macht einfach übel Spaß. Das hat was. Und Duster und Kramurks. Und Licht. Ja, nice. Super cool. Also, wie gesagt, das ist so das Beste. Also, wenn wir mal über so ein paar Ungereimtheiten mit der Evolution. Stellst du wie ein Upgrade vor? Oder, oder die ziehen halt eine Rüstung an. So, die sind halt irgendwie ist das was. Immer noch. Das Spiel. Ich mag das immer noch sehr. Kommen wir zur dritten Generation. Welche ist? Rubin und Saphir. Ich bin voll raus, ey. Rubin und Saphir. Die ersten Ableger für den. Die ersten Ableger für Game Boy Advance. Mhm. Mit neuen Pokémon. Habe ich nie gespielt. Ich habe erst das Remake gespielt. Pokémon Alpha Saphir. Alpha-Tier, hat Peter vorhin gesagt. Nee, was Alpha-Tier, ist ne? Alpha-Tier. Alpha-Saphir gespielt. Macht Spaß. Das Pokémon-Design ist auch noch okay. Mit Flamli, Gekarbor und Wasserklaus. Ja. Wasserklaus. Und ab dann. So, damals war ich dann schon raus. Ich bin quasi eine Generation später ja. ausgestiegen als du. Mhm. Und man muss ja auch noch über diesen hervorragenden Ableger namens Pokémon Stadium mal reden. Oh ja. Okay? Also, oh ja. Ja. Also ich sage jetzt nur noch mal kurz, ich habe Pokémon Alpha Saphir gespielt, ist okay. Ich habe Pokémon Mond spiele ich gerade. Pokémon Platin habe ich gespielt. Mhm. Das wird einem dann immer egaler, so, gell, weil es halt einfach immer mehr wird. Und Pokémon, da geht's noch hier, von den Pokémon her. Aber bei Pokémon Platin, das ist ja dann schon die vierte Generation, glaube ich. Mhm. Na, vierte Generation. Wo du dir dann denkst, ja, jetzt ist dieses Pokémon, was in elektrische Gegenstände reingehen kann und so, ne? Also, wo du dann, eine Waschmaschine hast oder so, weißt du? Mhm. Was auch in Pokémon Mond das neue Pokédex ist. Das ist ja ein Pokémon, das neue Pokédex. Oh. Ja, da hat sich einfach irgendwann. Die sind halt so ein bisschen inflationär geworden. Also die haben echt den Wert von Pokémon, also von Pokémons, von den Tieren in dem Sinne, sag ich mal, für mich sind das Tiere, haben sie einfach total einfach runtergewirtschaftet, finde ich, durch die Designs. Ja. Also für mich. Denen ist nicht mehr eingefallen. Sicherlich gibt's bis heute Leute, die da voll dabei sind und die Spiele kaufen und, aber auch die haben ihre Kritikpunkte einfach an den Pokémons. So, wenn da einfach nur noch rausrotzt, was da gerade einfällt und sowas und, Ich weiß immer, bei manchen Designs weiß ich nicht, was da die Idee dahinter ist. Ich habe das Gefühl, das fragen die sich manchmal selbst nicht. Sind da mein was? Null könnte ein Pokémon sein. Ich glaube manchmal. Komm, aus dem Glas mache ich jetzt mal ein Pokémon. Ich glaube, dass sie manchmal das so machen, wie es früher war mit den Spielzeugideen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Ja, wir nehmen irgendwelche bescheuerten Ideen und setzen das dann halt um, wie bei Ghostbusters 00 Scar, also Oscar, die Geistertoilette. Weißt du, wer die beklopptste Idee hat, der kann das einfach dann machen. Und du musst, ich denke mal auch, das hat mit dem Originalteam, was damals war, auch nichts mehr zu tun. Weißt du? Also so, diese Designer, die wechseln ja auch ständig und die haben auch, ja, wir müssen das Brand ein bisschen fresher machen und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt mal zurück zu guten Spielen, Pokémon Stadium, wo ich mir immer, ehrlich gesagt, wo ich das gesehen habe, dachte ich, oh geil, ich hab nie eine N64 gehabt, ich habe das ein paar Mal bei Kumpel gespielt. Und da war ich eigentlich enttäuscht, weil du kämpfst ja eigentlich nur mit Pokémon, die schon fertig sind, die trainierst du nicht. Du kriegst die Pokémon gut und kämpfst dann damit gegeneinander. In so Arena-Kämpfen. Hm. Die Grafik war natürlich damals so, wow, die Pokémon bewegen sich, oh, die Attacken, die machen so richtig Attacken aufeinander, das ist schon krass und so. Aber so richtig war es das nie. Hm. So richtig. Pokémon Snap gab's noch, das habe ich auch gespielt ab und zu. Das habe ich mal nach Jahren mal gespielt, also hab's meine Finger bekommen. Mhm. So scheiße, ich hab's mir mal richtig scheiße vorgestellt. So ein Rail-Shooter eigentlich. Als ich das damals so gehört habe, hab ich gedacht, nix für mich. So, klar wäre da so, dass die Klientel ist, so, die sie ansprechen wollen, war mir so klar, aber für mich war es nix. Ich habe das jetzt mal nach Jahren gespielt und hab gedacht, ja, eigentlich so scheiße war das gar nicht. Gell? Klar, es ist wie ein Rail-Shooter, wie du schon sagst, gell, was da durchgefahren. Also hatten halt noch so ein paar Mechaniken dabei, die ich gar nicht so schlecht fand, so wirklich, dass es wirklich drauf ankommt, in welchem Moment du auch abdrückst und sowas, dass die Wertung entsprechend auch hochgeht. Also wirklich, da gibt's dann so Posenwertung und so Kram. Ich weiß jetzt nicht mal, wie genau die Wertung war. Aber ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Weil es wirklich ein bisschen kommt's auch auf Glück an, einfach so. Und ich finde, das hat eben viel mit Fotografieren auch gemein. Also klar, können macht auch viel aus, vor allem in der echten Welt, wie du deine Kamera einstellst. Das hast du jetzt in dem Spiel eher weniger. Aber du musst einfach für geile Bilder manchmal zum richtigen Moment am richtigen Ort sein. So, es ist wirklich so. Ja. Sonst kriegst du keine geilen Bilder. Und ein bisschen Glück haben auch, in welchem Moment du abdrückst. Und ja, das fand ich eigentlich an dem Spiel eine ganz geile Idee. So diese Zufallskomponente oder dass du eben manchmal auch ein bisschen selbst bisschen was machen muss, damit was passiert oder sowas. Dann hast du dann, glaube ich, auch eine Pokeflöte mit als Item und sowas. Und dann kannst du zum Beispiel Rauchbälle und so ein Kram. Ja, genau. Und dann kannst du Relaxo mal aufwecken oder sowas oder kannst provozieren oder was weiß ich. Gab es so ein paar Möglichkeiten, die ein bisschen zu beeinflussen. Da kommt es auch ganz drauf an, wann du das machst und sowas. Klar, es ist zu großen Teil auch gescriptet und sowas. Ja, es ist aber auch Backtracking dabei. Du kriegst auch Items dann später, die du dann wieder an alter Stelle wieder verwenden kannst und dann irgendwie mal einen Arktos fotografieren kannst oder so. Genau. Sowas. Das hat mir so von der Idee her ganz gut gefallen und es war auch immer Action so dabei. Also wenn du da rumgefahren bist, ist immer was passiert so um dich rum. Du wusstest manchmal gar nicht, wo du... Manchmal war es ein bisschen viel. Manchmal hatten wir da so ein bisschen so das Geheimnisvolle gefehlt, so dass du wirklich so in Ruhe so versuchst, ein Pokémon gerade beim Scheißen zu entdecken, indem du durchs Gebüsch streifst und mal guckst, ob es gerade in so einen Ast reinscheißt. Ja. So einen vergammelten. Und manchmal war es ein bisschen so sehr drauf gehauen. So. Mhm. Fährst irgendwo rum und links kommt da ein Pokémon und da und schreit dich an. Da passiert einfach übelst viel. Und läuft plötzlich rum, gell, und war manchmal ein bisschen übertrieben. Aber von der Idee her fand ich es gar nicht so schlecht. Also ich hab's mir. Das war auf jeden Fall eines der besseren Pokémon-Spiele, die nicht auf einer Handheld-Konsole erschienen sind. Gab ja dann noch What's Up Pikachu oder wie das hieß, wo da so ein Mikro dabei war, wo du damit was nie funktioniert hat. Es war wie ein Tamagotchi fürs N64. Das N64 in der Pokémon Edition, das war ganz schön nice, ey. Wollte ich mal sagen. Noch nebenbei. Ja. Also die Game Boy Advance, ich habe jetzt mal hier das mal aufgemacht, dass wir das mal alles nennen können. Dritte Generation, Rubin, Saphir und Smaragd. Mhm. Ne? Dazwischen kamen noch die Remakes, die remaken ja auch gerne Sachen. Feuerrote und Blattgrüne Edition. Dann geht's auf dem DS weiter mit Perl und Diamant und Platin. Platin habe ich auch gespielt. Ja, sehr gesagt. Hard Gold und Soul Silver habe ich auch gespielt. Das war das Remake zu Gold und Silber. Stark, war richtig stark. Pokémon Schwarz und Weiß habe ich nicht gespielt. Pokémon Schwarz und Weiß 2 habe ich nicht gespielt. Pokémon X und Y habe ich nicht gespielt. Omega Rubin habe ich vorhin gesagt. Pokémon Sonne und Mond spiele ich gerade. Alter, Peter. Das beste weitere andere Pokémon-Spiel. Das Pokémon Trading Card Game für ein Game Boy. Hast du es gespielt? Für ein Game Boy? Hm? Nein. Nein? Oder? Ich überlege gerade. Das Pokémon Trading Card Spiel für ein Game Boy ist einfach der absolute Schissel. Nee. Das ist richtig nice. Das ist richtig gut. Und eigentlich sind die ganzen anderen Spiele eigentlich für mich Käse. Pokémon Mystery Dungeon. Hm. Pokémon Ranger. Pokémon Puzzle Challenge. Pokémon Pocken. Sogar Pocken finde ich scheiße. Das ist Pokémon Tekken. Was? Achso. Das ist übelster Käse. Ja, Leute. Ja, die haben ganz schön viel Zeug rausgehauen. Dann gab es auch noch so Crossovers wirklich hier mit Super Smash Brothers und sowas, wo sie dann mal Pikachu, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wo du dann wirklich Pikachu dabei hattest. Wer waren da noch dabei? Es gab dann auch ganz viele es gab auch verschiedene Pokebälle mit Animationen, wo dann mal so ein Garados rauskam oder sowas. Ja. Oder ein Kleinstein oder sowas. Es gab zwei, ich glaube Pummeluff gab es noch als spielbaren Charakter damals. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Was mich interessiert, sind die Gamecube-Teile. Die habe ich noch nie gespielt. Die würde ich gerne mal spielen. Pokémon Colosseum und Pokémon XD, der dunkle Sturm. Das ist nicht ganz so wie ein klassisches Pokémon. Ist so ein bisschen wie Stadium. Also so eine ganz komische Mischform ist das. Ah, hier hast du hier Pikachu-Typ rausgesucht, sowas? Ah, nee, Pokémon Snap guckst du gerade. Snap guck ich gerade, ja. Okay. Ja. Also, es gibt auch ganz viel Wurst, sag ich mal. So. Typische Kinderspiele. Und so weiter und so fort. Hast du noch irgendwas zu sagen? Da würde ich nämlich dann jetzt auf ein anderes Thema kommen wollen, zu Pokémon. Zu den Spielen jetzt, zu Gaming-Versoftung. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hatte. Nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich war dann eigentlich auch relativ schnell raus. Ich habe dann auch nur noch so ein, zwei Sachen mitbekommen. Also für mich existiert ja hauptsächlich bei Pokémon auch nur diese Hauptreihe eigentlich. Also ist für Pokémon Stadium vielleicht noch, aber alles andere war dann eigentlich nur noch Klamauk, was sie gemacht haben wirklich. Also bei Pokémon Stadium hat es ja wenigstens noch die Möglichkeit, deine Version, wo du die gesammelt hast, eben einfach mit rüberzunehmen, so, ja. Also wirklich deinen Pokédex da mit so rüber zu kopieren. So, und alles andere war für mich dann wieder nur so, machen wir mal noch das, probieren wir mal hier Pokémon Pinball aus und jenes und welches. Und wir machen jetzt alles, Hauptsache wir können schnell den Markt überfluten. Genau. Und die Kau ordentlich melken. Genau. Genau wie Pikachu Meisterdetektiv, was letztens erschienen ist. Wo dieses Pikachu so eine Süße war. Oh, hör auf. Wo ich mir denke, okay, aber das würde ich vielleicht sogar mal probieren wollen. Weil das so ein bisschen manchmal einen Layton-esken Charme haben soll. Und Professor Layton fand ich auch nicht schlecht. Ja, würde mich mal interessieren. Also mich interessiert es auch, ich bin angefixt, aber ich werde es mir selbst nicht holen. Smith schrieb mir gerade, dass er gerne heute dabei gewesen wäre, aber er ist gerade leider in Portugal. Zufällig. Über Nacht weggeflogen. Oh, jetzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt. Das Pokémon Trading. Hier, eine originale Hülle von Team Rocket Erweiterungs. Mhm. Von der zweiten quasi. Also nicht das Base Set, sondern das, was als zweites war. Das ist ja auch alles Rocket hier. Mhm. Aus dem Grund, weil das erste Trading-Karten-Komplett-Deck konntest du ja am Anfang immer so Starter-Decks kaufen. War bei mir ein Rocket-Deck. Mhm. Und deswegen, ich sammle dann halt die Dinge, die ich in meiner Kindheit auch hatte. Und deswegen habe ich hier, ja, es fehlen noch ein paar Karten. Man sieht genau, wo die Löcher sind. Ich habe die nämlich chronologisch, die sind ja unten rechts, sind die ja benannt. Und das ist quasi jetzt hier die 2, das ist die 6, das ist die 7. Da fehlen halt immer mal ein paar Nummern dazwischen. Aber diese alten Artworks, das ist halt, da erinnert man sich halt immer noch dran, gell? Jetzt, wo ich die gerade sehe. Ja, das Mirabla. Das ist einfach geil. Also ich habe hier gerade meinen Ordner mit meinen Pokémon-Karten, die ich natürlich erst, nachdem ich meine eigenen Karten verschenkt habe, Jahre später wieder gekauft habe. Mhm. Und hier, die Karte haben sie übrigens zensiert, die Slimer-Karte vom Rocket-Set. Die guckt aus einem Gulli raus, genau. Und eigentlich guckt das Slimer, guckt einen hier so an. Und das Slimer guckt eigentlich hier den Rock hoch. So. Das ist so japanischer Humor, weißt du? Das ist ein Kunde. Warum? Dieser Seitenhieb. Ich habe ihn schon gehört. Ich habe ihn rausgehört. So. Und da gab es immer so geile Varianten von den Pokémon. Wie zum Beispiel das dunkle Machomai. Das sieht dann alles, die haben Badass Artwork, haben die dann immer. Dunkles Arbok, dunkles Golbat und so weiter. Dunkles Turtok. Die haben immer so krasse Artworks gehabt. Und dann geht's eben dann, hier sind noch ein paar vom Fossil, von der Fossil-Erweiterung. Und von der Dschungel-Erweiterung. Und vom Base-Set habe ich glaube nichts. Und hier sind dann Generation 2 Karten schon. Schaust du? Mhm. Richtig nice. An die kann ich mich auch noch erinnern. Also von der zweiten Generation hatte ich auch einige. Ja. Du hast also auch Karten gesammelt. Ja, ich hab's aber, ich muss auch sagen, ich hab's nie gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Nee, also ich hab's gespielt auch. Ich hab's auch richtig gespielt. Und da habe ich eigentlich super krasses Deck gehabt. Das Vögeldeck. Das Vogeldeck. Und zwar nicht Vogel-Pokémon. Ja. Sondern Sex. Nee, du kannst ja immer von einer Anzahl, irgendwie war das, glaube ich, so. Du kannst nur von einer Anzahl, also von einer Karte maximal 3 in einem Deck haben. Hm. Also, habe ich gehabt 3 Arctos, 3 Zapdos, 3 Lavados. So, der Rest waren nahezu nur Energiekarten. Hm. Und das Ding ist, du ziehst ja 7 Karten am Anfang. Wenn du kein Pokémon hast, zeigst es deinem Gegner, legst die Karte ab, darfst du neue 5 ziehen, solange bis du Pokémon hast. Mhm. Und da hast du natürlich immer Arctos, Zapdos, Lavados. Und das sind halt super starke Basiskarten, ja, die du dann einfach aufs Feld legst. Das erste ist die Hure, die ganze Zeit abgeschlagen wird. Währenddessen baust du das nächste schon auf. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Da hast du alle platt gemacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben da noch richtig um Karten gespielt, ey. Und so ein Scheiß. War cool. Das war auch irgendwie dieses Sammeln und so, das war geil. Und das hier, die habe ich mir einfach mal ein paar gekauft. Hier, von dieser Edition hier. Das war zum 20-jährigen Pokémon Generationen. Mhm. Haben sie nämlich rausgebracht zum 20-jährigen Jubiläum, was letztes Jahr war, oder 25-jährigen Jubiläum. Und da haben sie so ein paar klassische Pokémon wieder in einem neuen Design aufgelegt. Ja, so ein Glurak, Alpollo und Pikachu. Sowas. Da sind auch ein paar neuere dabei. Datiri und so, aber das sind halt auch ein paar coole neue Artworks für die alten Pokémon dabei. Und man sieht auch so richtig Unterschiede, gell, zwischen den Artworks. Das war früher auch schon so. Ja. Also man sieht richtig, dass da unterschiedliche Grafiker drin waren oder Zeichner. Grafiker. Graf. Der Herr Graf Zahlficker. Na. Nokshan und Kikli. Welches findest du geiler, Kikli oder Nokshan? Ich bin so ein Kikli-Fan. Fand ich als Kind auch. Jetzt finde ich Nokshan geiler. Weil irgendwie so, also Nocturne, ach, die haben beide so eine Badass-Attitüde, finde ich, ja, so. Also jetzt gerade jetzt, wo ich es gerade auf den Gartner sehe. Nocturne sieht halt hier auch richtig episch aus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe generell so in meinem Leben schon immer was so ein bisschen für Beine. Nee, übrig gehabt. So generell mit, ich hatte es noch nie so mit Boxern irgendwie. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie, so was Kampfsport angeht, sind für mich Boxer irgendwie total lame. Okay. Also ich gucke mir, jetzt muss ich kurz überlegen, ich gucke mir eigentlich alles, was Kampfsport ist, lieber an, sogar Wrestling, lieber an als Boxen. Ich verstehe die Begeisterung vom Boxen nicht. Ich kenne nur Boxen, ja. Also wirklich, meine Boxen-Girls, meinetwegen, bin ich dabei. Aber Boxen. Ich krieg's ja leider nicht mehr. Boxen. Was soll denn das? Weißt du, also wenn ich sehen will, wie sich zwei Leute auf die Fresse hauen, dann gehe ich auf die Straße. Auf die Kirmse. Oder auf die Kirmse, genau. Dann gehe ich am Wochenende raus oder guck mir ein Video an bei YouTube. Weißt du, hast ein Problem? Hast noch ein Problem? Da wird richtig geklatscht. Da gucke ich mir lieber Bud Spencer an und sowas. Aber Boxen. Weißt du, erwachsene Menschen, die sich Handschuhe anziehen und dann dann die ganze Zeit dastehen und hier mal gucken, wo Platz ist. Mal gucken, ob ich durchkomme. So dieses Gegenüberstehen und immer wieder diese Hände oben haben. Klar, es ist natürlich ja, sinnvoll. Relativ taktisch. Im Sinne eines Kampfes. Eigentlich. Ja, es ist wie ein Schachspiel so ein bisschen. Aber irgendwie, für mich hat das noch nie Begeisterung gehabt. So. Also ich habe da kein Fetz dabei, mir anzugucken, wann jemand mit seiner Faust ins Gesicht des anderen durchkommt, nachdem er 5-6 Mal entweder der Arm nicht gereicht hat, weil der andere ausgewichen ist oder sowas. Ja. Also für mich hat das irgendwie nichts. Ich weiß nicht. Guck mal die Rocky-Filme, da ist es geil. Ich mag Rocky. Ja, ich weiß auch nicht. Cocky. Irgendwas fehlt mir da. Da gucke ich mir lieber hier so MMA an oder sowas. Wobei, da muss ich auch sagen, sobald die sich dann einmal richtig ineinander verkeilt haben oder sowas richtig zusammengeklammert haben, wird es für mich auch zu blöd. Ja. Also wenn die dann da am Boden liegen und jeder versucht, einen Griff des anderen zu lösen und wenn das nur noch so ein Rumgekuller ist wie Schnick, Schnack, Schnuck. Wie im Bett, wisst ihr? Ja. Weiß ich nicht. So, jetzt hat mir Robert gerade noch einen Sammelordner gegeben mit Stickern. Aufklebern, genau. Stickern. Und die Sticker kennst du auch irgendwoher. Ja. Die waren Teil meines Geburtstagsgeschenks vom letzten Jahr. Ja. Da habe ich nämlich einen Kasten Bier bekommen, der aus sehr seltenen Pokémon Beständen hat. Da habe ich quasi. Der Schnaps war das Beste. ich habe bis jetzt noch. Zapdos. Den kleinen Feigling mit Zapdos drauf habe ich immer noch. Das ist legendär, das kann ich nicht wegtrinken. Das legendäre Schnäpschen. Legendäre Feigling. Das sind auch, diese Aufkleber mag ich auch. Ja, das sind schöne so, Designs. Die sind so schlicht auch. Hm. Ja, es ist wirklich so aufs Wichtigste reduziert. Ja. So, die Pokémon stehen im Fokus. Der Hintergrund ist auch immer schön passend zum Element. Ja. Zum Typ. Geil. Geil, mag ich sowas. Affengeil Teil 3. So, da hast du einfach mal hast du so ein wie heißt die Wertentwicklung von Knofensa? Sarzenia ist das? Und fuck. Komm grad nicht drauf, ey. Fuck. Auf jeden Fall diese Zwischenentwicklung, die sieht ja aus, wird zu kotzen gerade. Sehr geil. Mhm. Na, die macht ja gerade hier so einen Säureangriff. Mhm. Wahrscheinlich. Das sieht echt ohne Mist, sieht aus, wird zu kotzen. Ja. Also, das guckt doch so nach unten. Weil die aus so einem großen Mund. Sarzenia war für mich auch immer so der Mülleimer. Ja. Das Pokémon-Universum. Das genau. Das ist wirklich so, schmeiß was rein. Oben das Maul offen, große Fresse. Nach oben geöffnet. Bei dem Lamus, das haben sie in der Serie, in der Originalserie auch geil verbaut, wo dann irgendwann mal diese blöde Muschel ankommt und ja. irgendwie sich der festbeißt im Schwanz. Genau. Und plötzlich genau. ist es ein Lamus. Ja, geile Entwicklung eigentlich. Weil diese komische Muschel, haben sie die eigentlich irgendwann mal rausgehauen? Weil das ist nämlich zum Beispiel ein Mysterium wahrscheinlich sonst noch im Pokémon-Universum. Diese fucking Muschel hat keinen Namen. Und vor allen Dingen, warum wandert die bei Lasho King dann auf den Kopf? Stimmt. Das sind wahrscheinlich eigentlich so Parasiten. Die hängen sich dran und übernehmen den Wirt. Also eigentlich ist das kein Fleckmann mehr. Der guckt ja auch noch dümmer. Ist das, na gut, ist schon ähnlich da gerade vom Blick. So geil, ich sehe gerade dieses Bild von Fleckmann, wie es Fische fängt. Ja. Mit dem Schwanz. Ja. So dämlich. Aber es guckt schon verdammt doof, wenn es erstmal ein Lammus ist. Gell? Also es sieht schon aus, wäre es übernommen. Also wenn man da hinten noch diese Muschel sieht, die sich da reingebissen hat in den Schwanz, was übrigens, stelle ich mir schmerzhaft vor, so eine Muschel im Schwanz zu haben, die sich da immer festgebissen hat. Ja, eine schmerzvolle Vorstellung ist das. Hier, Porenta ist auch geil. Porenta ist auch cool. Einfach mal mit dem Lauch. Der übelste Lauch. Einfach mal Lauch als... Das ist so das einzige Vieh, was ich kenne, generell im ganzen, in der ganzen Popkultur, was einen Lauch als Waffe hat. Und du kämpfst auch so mit einem Lauch. Ist nicht so ohne. Geister-Pokémon sind auch cool, finde ich. Hm. Ich finde auch hier, Nebulak hat sowas für einen Vampir irgendwie, so mit den Zähnen. Gell? Ja. Sehr geil. Sehr geil. Das kann doch sehr, du fühlst dich so richtig zurückversetzt. Das ist halt Flashback. Flashback-Time. Krabi fand ich auch immer nice. Krabi und Kingler. Mhm. Fand ich auch immer cool. Ich mag auch Wasser-Pokémon. Also ich mag nicht nur Feuer-Pokémon, ich mag auch Wasser-Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Shiggy fand ich auch immer richtig nice immer. Es gab ja auch einfach zu, was ich gerade sehe, zu Dragosso. Mhm. Nee, doch, ja, das ist Knocker, gell, die Weiterentwicklung. Genau. Dragosso. Knocker. Gab's ja auch immer so eine. Dich, ein Knocker. Entschuldigung. Ein Blitz ist. Ein elektrischer Schlag. Doch dagegen schirm dich, ein Knocker. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Es trägt ein Geheimnis tief in dir. Ja, was für ein Pokémon bist du? Da reden wir auch gleich drüber. Keine Sorge. Das wäre eigentlich auch mal eine interessante Frage. Die können wir uns noch fürs Ende aufheben. Was für ein Pokémon bist du, Robert? Ich glaube, ich wäre ein Carpador. Carpador. Also ich finde, Carpador mag ich eigentlich auch, gell, weil ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall geiler als Goldini. Und das ist so in der ersten Generation das einzige Pokémon, was auch noch ein Fisch war. Mhm. So. Ich glaube, ich wäre ein Pummeluff. Goldini. Ja, da gibt es auch so richtig sinnlose Pokémon. Wie davor gesagt, Pummeluff. Ich glaube, ich wäre ein Pummeluff. Einfach so vom Typ her. So. Ich komme mal an, singe, die Leute schlafen dabei ein, dann bin ich eingeschnappt. So, das ist wie, wenn du beim Trinken auf der Party einschläfst, wer abkackt, wird angemalt. Wisst ihr? So, und dann komme ich an mit meinem Edding, mit Eddie Money, und dann werden die Leute angemalt. Was soll das? Da kriegst du halt einen Hitlerbart. Wir gehen mal auf testedich.de. Nee, ich muss auch nochmal überlegen, was ich bin. Welches Element bevorzugst du? Unlicht, Eis, Elektro, Pflanze oder Wasser? Peter? Das ist schon eine schwierige Frage, ohne Mist, ey. Unlicht, Eis, Elektro, Pflanze, Wasser. Eis. Eis. Echt? Eis? Ich nehm's Eis, ja. Eis. Okay. Einfach gerade, ist gerade jetzt nicht so, ich gehe gerade, ist gerade eine sehr persönliche, intime Sache. Ach so. Welche Farbe sollte dein Pokémon überwiegend haben? Gelb, schwarz oder grau, weiß, blau oder grün? Hallo. Hallo. Nehmen wir grün. Eisgrün. Sollte dein Pokémon eher in oder außerhalb seines Pokéballs verweilen wollen. Es ist tagsüber draußen und nachts geht es in seinen Ball. Überwiegend drin, nur bei Kämpfen kommt es raus. Es liebt die Dunkelheit, von daher kommt es nur nachts aus seinem Ball. Mal so, kommt darauf an, welche Laune es hat. Nur draußen, sodass es immer bei mir ist. Nur draußen. Echt? Na. Die kommen in ihrer Bälle, das Ruhe. Wie stark sollte dein Pokémon sein? Es sollte schon stark sein, aber nicht stark genug, um einen Menschen zu verletzen. Hä? Rasierblatt. Du kannst nicht mal Rasierblatt einsetzen. Bist du kennen. Es sollte sehr stark sein. Wenn es trainiert, aber nicht stärker wird als aber nicht stärker wird, ist das kein Problem. Aber wenn es faul ist, geht das gar nicht. Solange es ein guter Freund ist, ist mir das nicht wichtig. Es sollte unzerstörbar sein. Das letzte nehme ich. Echt? Ja. Putz. Wie bist du denn so drauf? Süß, aber eingebildet. Süß und warmherzig. Nett und schüchtern. Nett und freundlich, aber etwas schüchtern. Schüchtern, aber eingebildet. Nimm mal nett und freundlich. Nett und freundlich, aber etwas schüchtern. Mhm. Okay. Das trifft es am ehesten, glaube ich. Was ist deine Lieblingsfarbe? D? Mit jeder Farbe sind alle Farbtöne gemeint. Also sprich blau, dunkelblau, hellblau. Gelb, schwarz, weiß, grün, blau. Ich gehe mal von grün aus, oder? Eigentlich oder? Ist die Farbe, die ich mag, nicht dabei. Also nehmen wir wieder grün. Ja. Rot oder was? Eigentlich orange ist so orange. Orange, Gold, das sind so alles meine Farben. Stimmt, die Gitarre. Bernstein. Bernstein finde ich auch verdammt stark, ey. Wie findest du diesen Test? Subidubi, langweilig, pff, gut, nett. Nimm Subidubi. Aber man müsste mal im Hintergrund ironisch. So, müsste dahinter stehen. Welches von diesen Pokémon gefällt dir am meisten? PS, alles sind Evoli-Entwicklungen. Alter, Psyana, Floripurba. Was? Das ist diese Pflanzenentwicklung. Vom Nachtara, von Evoli, Nachtara, Aquana oder Glaciola. Also, das ist die Eisentwicklung, glaube ich. Die zweite und die letzte habe ich schon gar keine Ahnung, wie die aussehen. Deswegen Psyana, habe ich ja vorhin auch gesagt. Finde ich eigentlich am besten. Nice. Bist du sehr ungeduldig wegen dem Vorankommen deines Pokémons? Ein wenig. Ich bin ungeduldig, aber bei so süßen Dingern kann ich mich zurückhalten. Naja, es geht. Ich bin ziemlich ungeduldig. Nein, und vor allem nicht bei so süßen Dingern. Wir müssen danach einen Test machen, was für ein Womanizer bist du. Nimm mir das zweite von oben. Ich bin ungeduldig, aber bei so süßen Dingern kann ich mich zurückhalten. Letzte Frage. Welchen Trainer magst du am liebsten? Maike, Ash, Rocco, Misty, Lucia? Lucia weiß ich gerade gar nicht, wer das ist. Maike weiß ich auch Maike nicht. Maike ist irgendwie aus der dritten oder zweiten, dritten Staffel, keine Ahnung. Da ich eher ausgestiegen bin, kenne ich nur die drei. Kennst du nur Rocco, Misty und Ash? Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Gut, bei Ash bin ich schnell raus eigentlich. Also Ash hat mich eigentlich nie so begeistern können, muss ich sagen. Ja, der ist auch nur seelenloser Platzhalter. Ja, eigentlich schon, gell? Ja, für eigentlich selbst. Ist er rot. Rot. Rocco und Misty ist ganz schwer. Misty ist halt irgendwie so eine, wie es der Name sagt, so Mistvieh eigentlich, so eine Bitch ein bisschen, genau, die so ein bisschen immer rumnervt und sowas, immer schnell angepisst ist, bisschen zickig. Hm. Bei Rocco kocht halt geil, versorgt, der kümmert sich extrem um seine Brüder, seine Geschwister. Und auch um seine Pokémon. Pokémon, genau, sehr fürsorglich, ja eigentlich ein Züchter werden. Genau. Bei dem finde ich halt immer so diese Frauen-Komponente. Das ist ja auch so, die Hühner steht. Immer total herrlich. Eigentlich so als Kämpfer ist er eigentlich nicht so der Beste, gell? Aber ich sag jetzt Rocco. Ich finde eigentlich Rocco am coolsten. Ich finde Misty auch sehr sympathisch. Auswertung. Was ist das? Was ist denn das? Die Auswertung. Petzniew. Brezniew. Zu 30% sind sie Petzniew. Das ist so ein komischer Bär. Aber das passt zu dir, du bist ein Bär. Das ist also eine verdammt hohe Quote, die zu mir passt, 30%. Das ist schon krasser Test. Also die haben es echt geschafft, mein Innerstes nach außen zu kehren. Petzniew. Alter, dann ist eine Rotznase. Aber irgendwie passt es auch wieder, finde ich. Boah, die Puppe... Hör auf, ey, mit Rotzfladen. Geil. Oh. Das heißt ein Bär mit Rotzfladen. Peter, du bist ein Bär mit Rotzfladen. Boah. Das kleine süße Petzniew wäre glücklich, wenn es dich als Trainer haben könnte. Es liebt dich von ganzem Herzen. Gott, ey. Muss ich noch mal überlegen, ob ich dabei bin. Zu Dragosso wollte ich noch sagen. Ja, das war ja für mich immer so ein Ding auch, was er, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das in der Serie auch aufgegriffen hatten. ich weiß gar nicht, woher dieser Mythos kommt, dass den Schädel seiner Mutter trägt auf dem Kopf. Das fand ich auch mal ultra ja, crazy. Creepy, ne? Also das war für mich immer so, also es gibt so in dem Pokémon-Universum gibt's einfach auch so ein paar Stories, wo du denkst, ey, das ist schon ganz schön krass. Gell? So, also wo du merkst, da kommen so ein bisschen Geistergeschichten mit rein, ein bisschen manchmal so mythologische Sachen, schwere Schicksale, so auch im Pokémon-Reich, gell, wie Relaxo, was immer wieder relaxen muss, was nur durch diese fucking Pokeflöte aufzuwecken ist und immer hungrig ist und sowas. Einfach ein fetter, cooler Dude ist eigentlich, aber einfach missverstanden ist. Also, wer möchte nicht gerne chillen? Also, ohne Mist. Also, eigentlich müsste es Chillo heißen oder so. Chillo. So, wisse? Chillo. Ohne Mist oder Penno. Penno. Nee, und du also Dragosso war für mich immer so ein tragisches Pokémon, weil ich eben diese Geschichte im Hinterkopf hatte. Ich weiß nicht, war das im Spiel mit drin? Also im Spiel gab es ja auch diese Stelle, wo du in diesen Turm kommst mit den ganzen Geister-Pokémon. Und da war doch Dragosso dann irgendwie der Wächter oder sowas, ja, gell? Ja, genau. So was war da am Ende. Genau, in Lavandia. Ist das, du kämpfst ja auch Lavandia nochmal gegen Dragosso, ne? Mhm. Dragosso war für mich immer so... Also den nicht. Geist des Dragossos. Genau. Nee, so Knogger, gegen den Geist des Knogger. Oder das, ja. Dragosso finde ich irgendwie vom Design her auch geiler. Ich weiß nicht, Knocker sieht für mich aus, jetzt ein Helm auf. Ja. So, also, sieht nicht aus, wäre es sein Kopf einfach so. Also, ja. da ist dieser Schädel einfach schon verschmolzen mit seinem Kopf, so hast du das Gefühl. Richtig. Jetzt hätten sie den festgebrannt. Wo war denn das noch? Bei Darth Vader, gell? Wo sie den Helm aufgesetzt haben, dann war gleich festgeschmolzen, genau. Ungefähr, gell? Kann man nie wieder absetzen. Eingeschweißt. Wobei, den ersetzt sich ja ab in der alten Trilogie sozusagen. Ich bin übrigens ein Zeruna, was auch immer das ist. Aber wenigstens kein Bär mit Nasenschnorrer dran. Immer so hässliche, niedliche Viecher, gell? Ja, voll dämlich. Dragosso gefällt mir vom Design auch sehr gut. Es hat so ein bisschen, ich hatte manchmal so das Gefühl, der hat so einen Schädel von einem Dinosaurier auf oder sowas. Ja. Sieht doch ein bisschen aus wie so ein kleiner Dino. Ah, Dragosso ist schon geil. Dragosso ist auch so ein Design, was ich geil finde. Hier sehe ich auch gerade Kikli nochmal. Kikli finde ich auch geil. Da war, glaube ich, dieser Eintrag in der Serie auch so geil. Kikli, das Kick-Pokémon oder so. Ja. Das ist da, wo ich dachte, was ist das für eine Beschreibung? Stimmt. Das Kick-Pokémon. Die Kickers. Seine Tritte sind sehr hart. So. Dieser der Pokédex war auch immer so. Der hatte manchmal was von so einem ironischen Erzähler. Das ist ein bisschen wie bei Kein Pardon. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Chanera und Tangela. Ja, das tangiert mich eher. Nicht so. Kangama, Bei Kangama hättest du immer geil gefunden, wenn das so eine Attacke hätte, dass du das Kind auf die anderen Pokémon wirft. Oder hast du mal die rausnehmen, dann Grenade. Hast du mal die Mega-Entwicklung gesehen von, also diese Z-Entwicklung oder wie? Die habe ich mal gesehen, ich habe es auch gerade nicht mehr vor Augen, die war auch richtig hässlich. Ne, da ist einfach nur das Kind vom Kangama, steht einfach vor dem Kangama rum. Achso. Das war's. Irgendwie, da gibt's so eine spezielle Entwicklung, die da, wo das Kangama-Kind einfach mitkämpft dann. Okay, ich dachte jetzt, das wäre einfach dann riesen fett und hässlich. Sichlor ist cool. Sichlor ist auch mehr. Magma ist cool. Elektek eigentlich auch. Pantimos ist so für mich so ein. So relativ. So ein Zirkus-Pokémon. Mm. Mr. Mime. Mr. Mime. In the pantomime. Hold the line. Does anybody know? Aber Sternbu und Starmy hat mich immer gewundert. Die sagen eigentlich gar nicht ihren richtigen Namen, gell? Die sagen, also die sind eigentlich so, die mehr, passen nicht sagen. Ganz so rein. Die kommen immer nur an, Stern, du los. Kommt immer so ein hässliches Geräusch. Kolini. Manchmal hatte man das Gefühl, dass wirklich nur ein Stern mit einem Stein drauf sowieso aussieht. Rosanna, Carbador ist geil. Magma hat auch irgendwie was von Darkwing Duck, ey. Ja. Ich weiß nicht, so diese Kusche. Das könnte halt so, Feuerwing. Tauros fand ich auch immer cool. Mm. Pinsir ist auch schön. Pinsir ist für mich so der Metal-Sänger im Pokémon-Universum. So. Da, also die Gusche so, das sieht so richtig aus wie Pinty, unchain my Pokeball. Unchain my ball. Das wäre ein geiler Song. Go. Garados finde ich auch geil. Garados ist auch nice, ja. Ey, warum ist jetzt ja... Ist Lapras erste Generation? Lapras ist erste Generation. Ey, irgendwie habe ich das gedanklich immer mit einer zweiten drin gehabt. Wieso nur das? Wahrscheinlich, weil die in der zweiten Staffel dann viel mit Lapras immer ja, auf diesen Inseln rumgefahren sind. Auf der Orange Insel, deswegen war das für mich immer so ein zweites Generationsvieh. Ja, das hat ja mit der zweiten Generation nichts zu tun gehabt. Mhm. Auf der Orange Insel. Das war für mich irgendwie dann immer... Ich weiß nicht, für mich war das so eine Weiterentwicklung. Keine Ahnung, irgendwie war das für mich neu. Ich habe diese ganzen Fossil-Pokémon. Kabutops ist natürlich auch geil. Es ist ein bisschen wie Sichlorn. Ja, bloß in alt. Genau. Sichlorn alt. Ja, stimmt. Es könnte so der Urahn sein. Der ja. Großvater von Sichlorn. Nicht schlecht, ey. Let me go my way. Ich auf Lamara, das Bild ist auch geil, ja. Mhm. Da haben wir mal ganz coole Artworks teilweise. Ja, Zapdos, Lavados, Arctos, die sind natürlich außer Konkurrenz, ey, ohne Mist. Ja. Relaxo einfach nur am Pennen wieder. Mhm. So wie es sich gehört. Ach, Mewtwo. Das und, war ja auch und immer. Mew ist ja gar nicht drin. In dem Buch. Stimmt. Kommt da nicht rein. Gibt keine 151. Mewtwo war ja genauso eine Geschichte, gell. Das ist auch so ein bisschen wie Dragosso, so ein bisschen so eine ja, tragische so ein Geschichte. Tragisches Ding, so, ja. so ein Opfer von Experimenten und allem, gell. Ja. Und kennt eigentlich seine eigene Identität gar nicht, ist aber hochintelligent für ein Pokémon und alles, hat mega Kräfte. Hast du den Film mal doch gesehen? So richtig missverstanden eigentlich. Den ersten Kinofilm? Den habe ich damals im Kino gesehen sogar. Ich hatte ihn sogar auf Video. Es kann sein, dass ich den noch habe. Ich weiß nicht, den gibt's irgendwo. Ich glaube, der ist in der Flohmarktkiste. Geil. Musst du mal wieder gucken. Da kommen so ganz viele nostalgische Gefühle hoch, ey. Das ist super nice. Da waren ganz viele Klone auch drin und sowas, wo man dann starke Pokémon geklont hat, gell? Klon. Wegen dem Klonen. Stell dir vor, du kommst nach Hause und auf Amo gibt's die Zwamo. Mich ärgert es auch so ein bisschen, dass Misty und Ash nie zusammengekommen sind. Echt? Deswegen war, glaube ich, für mich auch so die erste Staffel danach, so als die sich dann verabschieden, so nach dem Motto, ich gehe jetzt einen anderen Weg und ja, ich muss wieder zurück. Und dann verdrücken sie sich noch so eine Träne und dann denke ich, ey, küsst euch. Was soll die Scheiße jetzt? Aber Misty ist doch, glaube ich, älter. Ja und? Misty she's ist 39, age. Ey. She's 39. But she still looks young. Misty ist auch eigentlich Arenaleiterin, die kann nicht weiterziehen mit Ash. Die Arena ist in deinem Herzen, die ist da, wo du bist. Hallo? Leb deinen Traum. Da muss er halt mal auf Montage gehen. Montage, auf Montage. Boah, warte mal, ich muss hier mal hinten zumachen. Vom Geruch her, kommt von draußen. Ganz schön Qualm rein. Das sind dann die super seltenen hier, diese mit goldenen Rand. Hm. Da fehlen halt auch noch Hoffnung. Ich kenne das gar nicht, dieses Album, ey, ohne Mist. Hier ist nochmal aufgezählt, was es alles gibt. Alles. Nice. Das ist cooles Album, ey. Cooles Album. Schöne Aufkleber. So, kommen wir zum nächsten Merchandise. Wir haken also, ja gerade muss, man, so, ich habe einen Tisch voll mit Pokémon-Merch. Man muss wirklich dazu sagen, Robert ist ja vorhin rumgelaufen und hat Zeug aus allen Ecken, hat gleich ein Pokémon rausgeholt, Hose aufgemacht, kam kein Penis raus, kam einfach Pokémon-Gold raus. Also ich habe hier vom Manga Pokémon die ersten Abenteuer, die ersten zwei Bücher da. Mhm. Wollte ich dir mal zwei, drei Sachen zeigen. Das fand ich ganz cool, dass die hier diese originalen Sprites von den alten Pokémon-Spielen drin haben. Mhm. Was da auch ganz interessant ist, hier unterscheiden sich ein paar Sachen. Zum Beispiel eine ganz große Sache, dass hier die Pokémon halt auch einfach mal dass das Glutexu einfach mal das Arbok halbiert. Oh. Hab ich jetzt gar nicht gesehen. Bei Kuga. Ne? Wow. Also schon ein bisschen, ja, so ein bisschen, wo du das, hui, hier. Hier, ist das Säure oder was? Na. die Säure auf dem Enton, ja. Ja. Flatsch. Ja, das ist ein bisschen ernster, sag ich mal. Wow. Aber ist auch nicht schlecht. Also das ist cool. Macht auch Spaß. Geht so. Das ist jetzt, ja. Da geht's halt um die, da geht's halt sehr viel um Mew und um Mewtwo und so irgendwie. Und noch eine andere Trainerin, die heißt Grün und also alles ein bisschen anders, aber trotzdem cool gemacht. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das ungefähr rausgekommen ist. Aber du siehst dann halt hier, wie die. Es unterscheidet sich schon sehr. Der hier, dieser Hauptcharakter, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, ob der nun Rot oder Grün oder Klaus heißt. Da entwickelt sich halt das. Der hat halt von Anfang an schon quasi ein Quapo. Quapuzzi. Ein Quapuzzi. Rot heißt er, genau. Mhm. Und der hat dann einfach mal ein Bisa Knosp und so weiter und so fort. Mhm. Na. Ist ganz cool. Kannst du dir mal leihen, wenn du willst. Geil, muss ich mal durcharbeiten, ey. Ich finde diese Miniatur-Pokémon, die man so ein bisschen jetzt sieht, auch so im, also wenn sie im Ball sind, ja. Finde ich ganz geil. Ja. Dass das so gelöst haben, so animiert haben. Ja. Nicht animiert. Als so dargestellt haben. Ja. Mhm. Ja, ist ganz nice. Also Pokémon Merch gibt es ja ganz viel. Super viel, ey. Das ist nicht mehr normal, was es da gibt. Und das zeigt eigentlich auch wieder, das räumt so ein bisschen mit dem Mythos auf, dass das so ein Pokéball, man fragt sich ja immer, was ist in so einem Pokéball drin? So, also, ja, nix. Genau. Das räumt so ein bisschen mit dem Mythos auf, so, dass die Pokémon da drin so eine richtig geile Welt haben und sowas, so ein Lounge. Und hier siehst du wirklich, die sind da einfach nur eingesperrt, hocken da drin und warten auf ihren Einsatz. Ja. So richtig gefangen wie in so einer Glaskugel. Gucken da raus, als hätten sie nichts zu tun. Ja. Ein weiteres wichtiges Thema zum Thema Pokémon ist für uns, das haben wir vorhin rausgekriegt, der Pokémon Soundtrack. Oh ja. Haben so ein bisschen reingehört in Poké-Rap und so. Und das hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Also hört euch das mal an. Bei YouTube kann man das alles anhören. Macht richtig Spaß. Hier ist auch am Ende immer ganz cool gezeigt. Da siehst du halt auch immer, was die gerade für ein Level haben. Am Ende der, was er gerade in seinem Team hat. Mhm. Und, was sie dann für ein Level haben. Hat zum Beispiel schon Quapo auf Level 40 nach Band 3. Nach Band 2. Und ein Aerodactyl. Das finde ich aber cool. Das ist halt ganz cool gemacht. Hier auch der Pokédex nochmal gezeigt, so wie es halt im Spiel war. Nochmal mit zu Karten, was wo passiert ist. Das finde ich cool gemacht. Und er hat ja einfach mal einen Arctis getroffen, gell? Und ein Lavados. Das ist natürlich schon wieder crazy ein bisschen. Ja. Ich muss sagen, macht Spaß. Das hat mich eben manchmal auch so an der Serie ein bisschen gestört, in dem Anime. Ja. Die haben da manchmal, wie du vorhin auch gesagt hast, manchmal ewig rumgemerkt, bis du mal so ein paar richtig geile Pokémon gesehen hast. Ja, also, ja. Also, klar, du hast in der ersten Folge direkt ein Ho-Oh. Stimmt. Aber das wird da mal gezeigt, dann siehst du es ewig nicht mehr. Gell? Ja. Also Es macht Sinn in dem Kontext, dass es einfach legendäre Pokémon sind, die du da nicht alltäglich siehst, gell? Aber man kann doch mal so ein bisschen anfüttern, ein bisschen was zeigen, mal ein bisschen oder was einfach präsentieren. Mal eins fangen lassen. Genau. Aber das wäre zu krass, denke ich. Ich glaube, das könntest du nicht machen. Da wärst du ja quasi Ash macht ja, der will ja dann will ja auch Pokémon Meister sein. Ja. Und was meinst du, wie krass das wäre, wenn der Pokémon Meister wäre und also nicht Pokémon-Meister ist, aber so ein legendäres Pokémon gefangen hat. Und da bist du ja eigentlich nahezu automatisch Meister, weil das ist ein einmaliges Pokémon einfach. Ja, du musst aber die Liga erst besiegen und alles. Ja, na gut, das hat er ja nicht geschafft. Du musst das Vieh erstmal auch ja gut, beherrschen. Es gibt ja keine Liga direkt, ne? Im Anime gibt es ja keine Liga, da gibt es ja dieses Turnier. Genau, ja. Wo er dann auch in der zweiten Runde oder so gleich rausfliegt und da. Das war auch so ein Typ, ich weiß nicht, ist der irgendwann mal wieder aufgetaucht? Da trifft er dann auf so einen Typen, der wie er ist eigentlich. Ja. mit dem man sich richtig gut versteht, dessen Pokémon alle viel besser trainiert sind und sowas, mega gut drauf sind, der aber auch der hat die so gleiche Philosophie wie er lebt. Der hat so ein Pikachu mit so einer Locke. Genau, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, aber ich weiß, wie du meinst. So ein bisschen Nega-Ash. Nega-Ash. Oder vielleicht ist Ash Nega der andere. Das kann auch sein, weil er hat ja abgeschissen. Vielleicht so einfach Gary verkleidet, ey. Gary Eich. Auch so ein richtig sinnloser Charakter eigentlich. Wir brauchen noch mal Antagonisten. Ja, nehmen wir den unsympathischen Enkel von Professor Eichel. Wie du es jetzt noch betont hast. Eichel. Eichel. Da ist nicht Eich, da ist Eichel. Professor Eichel. Das wäre eigentlich super geil, so Pokeporn. Hallo, Professor Eichel. Er hatten wir ja vorhin schon, das Thema. Dann kommt Rosanna. Und das war's. Ich überlege gerade, mit welchem Pokémon man wo am meisten Spaß haben würde. Warte mal, ich komme noch drauf. Boah. Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort. Ich dachte, jetzt kommt gleich Schlurp, ey. Na klar, Schlurp, da ist es doch. Pokémon Cock Edition. Do you wanna take Schlurp? The Pussy Eater? Das stand doch da in dem Spiel. Ja, ich weiß. The Pussy Eater. Do you want Rosanna, the Nicker Pokémon? Ey, übelst schlimm, aber lustig. Ja. So, Freunde. So wie es Leben sein soll. Genau, also ich hätte meinen Pulver eigentlich verschossen eigentlich. Ich weiß, wir waren heute sehr unstrukturiert, aber für mich, egal, wir haben heute einfach geredet, wie sich das gehört. Mhm. Peter, hast du noch Ideen? Wir haben noch ein Kapitel vergessen. Pokémon Go. Pokémon Go haben wir noch vergessen. Ich kann sagen, irgendwas fehlt doch noch. Peter, Pokémon Go. Da tue ich mal kurz hier das Pokémon Go Plus Device, kurz mal hin. Mhm. Hast du mal wieder gespielt, Nick? Nein. Du hast nie so wirklich gespielt, oder? Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert und sowas und habe mich dann auch über... Also ich muss sagen, es macht schon Spaß, aber wie gesagt, für mich hat sich da so... Ich bin halt eher so der Geocacher. Ich freue mich, wenn ich wirklich was finde, sag ich mal, was in der Hand was habe. Auch da ist, ja. Genau, ne, und mich da auch eintragen kann. Und ich weiß nicht, es hat für mich nicht so... Also am Anfang fand ich es sehr geil, weil du kommst am Anfang, wie es bei so vielen Spielen ist immer, das ist ja so... Die Sache, mit der sie dich anfixen. Ja. Du kommst schnell rein, levelst schnell, kriegst schnell Pokémon zusammen. Also wenn du nichts hast, ist alles besser als nichts. Mhm. In dem Sinne, klar, ganz am Anfang die Entscheidung erstmal treffen, welches Pokémon fange ich mir als erstes, gell? Und das System, was sie gemacht haben, ist ja auch geil. Also es macht auch Spaß und es motiviert dich wirklich auch zur Bewegung. Also ohne Bewegung funktioniert ja gar nichts. Ja. Also wenn du nur daheim hockst, vielleicht hast du Glück, es kommt mal eins aus nichts oder sowas, aber eigentlich prinzipiell musst du dich bewegen. Und die Idee davon finde ich schon geil. Also ich habe es bestimmt um eine Woche oder so mal gezockt und bin abends auch raus und sowas und bin da durch die Stadt und habe geguckt, wo ist gerade hier so ein Modul an. So ein Lockmodul, wo dann eben mehr Viecher kommen. Und Cockmodul. Da gab es ja dann wirklich auch Leute, die also richtig... organisierte Pokémon Go Banden, sag ich jetzt mal. Ja. Organisierte Banden. Die sich darauf spezialisiert haben, neue Pokémon anzulocken und da wirklich geguckt haben, wo sind welche Pokéstops nah beieinander, um eben mit mehreren Lockmodulen möglichst eine hohe Wahrscheinlichkeit auf viele Pokémon und neue Pokémon auch wirklich zu erzwingen, sag ich mal, gell? Das war eigentlich auch ganz geil. Also ich bin dann teilweise auch nachts, dann habe ich gesehen, okay, oh, da sind gerade drei Lokmodule an, schnell hin, gell? Ja, in der Bahnhofstraße. Genau, Bahnhofstraße oder am Schloss war es immer mal ja, so. Ja, da ist auch immer. Und gleich hin und dann hast du gesehen, wie schon ein Haufen Leute, so eine richtige Traube. Dann ab und zu kamen Autos vorbeigefahren, da gab es dann Leute, die haben es im Auto gezockt während der Fahrt, gell? Und ich gedacht hast, ach du Scheiße. Ja, Smith zum Beispiel. Wo dann Leute wirklich da im Schritttempo, ich meine, bei uns in der Bahnhofstraße, es ist ja eine Spielstraße. Ja. In dem Sinne eine Fußgängerzone und die dann wirklich da in Schrittgeschwindigkeit natürlich beabsichtigt durch sind und gewartet haben, bis eins kommt, drauf und fangen, gell? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal im Auto saß und gefahren bin, das Ding nebenbei anhatte, gell? Hm. Und plötzlich hatte ich einen Nebula vor mir und dachte, ach du Scheiße, gell? So, es war nachts und ja. Hab gedacht, oh, jetzt muss ich mal kurz anhalten, gell? Stehen geblieben, so. Manchmal habe ich es eben auch mitlaufen lassen, um zu gucken, wie funktioniert das System, zählt es vielleicht doch ein paar Meter mit oder sowas, wenn ich langsam genug fahre, gell? Dass es als Schrittgeschwindigkeit rüberkommt. Hab da auch viel rumprobiert und wie gesagt, für mich hat es dann relativ schnell auch, weil es eben auch so extrem zack, den Akku runtergezogen hat und sowas. Das ist halt bitter. Das hat mich sehr geärgert. Also du konntest es nicht wirklich lange spielen. Hm. Also ich habe mir jetzt auch nicht extra eine Powerbank geholt oder sowas dafür. Hab gedacht, na, erst mal gucken, wie lange es dich reizt und sowas. Und bin da eben nicht lange dabei geblieben. Also ich habe, glaube ich, ein Ei ausgebrütet oder sowas. Hat mich natürlich auch drüber gefreut. Ja. War auch, glaube ich, auch ein neues Pokémon, was ich noch nicht hatte. Und ja, es war eigentlich ganz witzig, auch wenn diese Lokmodule an waren. Mhm. Ich war dort und die hatten ja nun auch alle noch nicht so viel, gell? Ja. Und ich habe mich so ein bisschen abseits gestellt, weil ich dachte, du kennst keinen und sowas, war alles dunkel, du wusstest nicht, was das für Leute sind, gell? Und ich stehe so links bei dem einen Modul und die anderen standen auf der anderen Seite, gell? Mhm. Und manchmal war es so ein bisschen ein Phänomen, ich weiß nicht, wie das in dem Spiel richtig funktioniert hat, ob die Pokémon regelrecht dann am gleichen Ort dann auftauchen lassen haben oder was. Jedenfalls war es manchmal so, du hast ein Pokémon getroffen und dann haben es die anderen auch gesehen oder sowas. Ja, gell? Genau. Dass das gleiche Pokémon auch zu sehen war. Und da war, glaube ich, ein Quapsel. Hm. Und ich hatte das noch nicht und habe mich übelst gefreut und habe gedacht, ha, Quapsel, geil, gell. Und plötzlich hörst du nur von der anderen Seite, ey, da drüben ist ein Quapsel. Alle rüber. Jetzt sind die alle rübergekommen. Ich bin erstmal weggelaufen, gell. Ich dachte, haut ab. Echt? Also ich habe meinen Quapsel schon. Ich habe das als relativ sozial empfunden. Das war ja ein Riesenhype, wo das anfing. Ja, natürlich. Und damals waren die Server noch so richtig kacke. Ey. Die waren ja null drauf vorbereitet, dass das Ding abgeht. Oh ja. Inception. Hätte ja auch keiner damit rechnen können, dass ein Augmented Reality Spiel mit Pokémon für unterwegs, dass das mal irgendwie beliebt sein könnte. Von der Hype war ja vorher schon real. Der Hype war richtig real, ey. Und ja, es war halt übelst. Wiss ich nicht. Also ich erinnere mich noch, da bist du dann halt so, du bist da halt hingekommen, war Lokmodul an, du fragst, so war das bei mir. Und wir hatten reingelegt, das Lokmodul, ich, danke dir. Also, da war wirklich Kommunikation, da habe ich mit Leuten geredet, die ganze Zeit irgendwie. Ich glaube, mir war es ein bisschen zu peinlich irgendwie auch. Ich dachte mir so, das zocken jetzt die ganzen Kids und sowas. Und ich bin wie viele ältere Erwachsene, ne? Da war einer. Ich bin da teilweise mal vorbeigelaufen, so ein Handy so, nehmen wir aus der Tasche geholt, Pokémon, zack, schnell einfangen und sowas. Immer nur mal schnell durchgelaufen, so nach dem Motto, ich bin hier nur zufällig. Der war locker 45, der Typ, der da auch mitgespielt hat. Hm. Das war lustig. Ja, was ich vorhin geguckt habe über den erfolgreichsten Pokémon Go-Spieler der Welt, da spielen ältere Frauen die spielen dort das auch, also in Asien irgendwo. Singapur, die spielen das auch. Mhm. Da läuft eine Mitte 40-Jährige läuft da durch die Kante und sucht Pokémon und so, weißt du, also das ist halt im Prinzip. Ich finde, man darf sich für sowas nicht schämen. Ich meine, die sind, wisst ihr nicht. Da war auch nass. Ey, Smith hat auch so lange, der hat von uns dreien am längsten durchgehalten. Der hat noch über ein halbes Jahr später gespielt. Vor allem, ich bin der Meinung, ich kann mich noch daran erinnern, dass er am Anfang drüber rumgenölt hat. Ne, das macht er immer. Er hat noch rumgenölt. Ja, im Sinne verstanden. Wer macht das jetzt noch? Und dann plötzlich war er selber übelst drin. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als wir uns mal getroffen haben, so, du kannst mit dem Fahrrad an. Ich war gerade hinten, hab gerade einen Bieber mit Anton. Oder Anton. Bieber. Ich glaube, Bieber hat sich von Bieber gefangen und hier vorne war gerade ein fettes Anton. Enturon, meine ich. Das war auch übelst witzig. Ja. Ja, das war, wann war das? Letztes 2016, ja. Mhm. Vorletzten Sommer. Ich meine, es hat auch ganz schnell Wellen geschlagen und auch wirklich, es kam natürlich so, die positiven wie eher die negativen Schlagzeilen haben eben dann wirklich überhand genommen, fand ich so. Ja. Negativ kam da wirklich viel, wo ich immer dachte, Leiche gefunden. Hä? Warum? Gell, also. Ja. Ich immer dachte, haben die Leute nichts anderes zu tun. Das war so wirklich so ein Medienthema, wo alle drauf gesprungen sind. Und es kam natürlich auch zur richtigen Zeit, gell? Einfach so in Sommerferien, wo viele Zeit hatten, einfach also auch die ganzen Schüler und alles, gell? Und viele auch dann Urlaub nehmen oder was, gell? Wo da einfach was los war, gell? Da auch in den Nächten, ey. Na. Ich habe manchmal gedacht, ich sehe nicht richtig. Und auch hier machen sie es wieder so, dass da bestimmte Pokémon nur an bestimmten Orten zu fangen ist. Das ist halt, das fand ich ein bisschen dünn. Aber ich habe sie trotzdem. Hast du ich hab trotzdem Standort gewechselt? Ich habe trotzdem Tauros und Porenta und Kangama. Ja gut, man kann ja mit so Fake-GPS-Apps und sowas, ja, ja, kannst du ja deinen GPS-Punkt verändern, verschieben, ja, und dann schiebst du ein paar Mal hin und her und wartest, gell? Hm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, also es macht eine Menge Spaß. Ich denke mir immer mal, eigentlich könntest du mal wieder eine Runde Pokémon Go spielen. So. Ich benutze das so häufig, wenn ich überlegt, ich warte immer, bis ich meinen Akku komplett entladen hat, quasi, bis das ausgeht, das Handy. Und dann stöpsel ich das an zum Wiederaufladen. Und deswegen läuft bei mir jeden Abend Pokémon Go, weil das so viel schönen Strom zieht. War nicht schlecht. Ja, also, da wird es halt super schnell alle. Ja, ja, ich hätte da schon Bock, mal wieder eine Runde zu machen, aber man hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Genau. Zum Beispiel Stephen King Bücher lesen. Kingmon. Es müsste Kingmon geben. Kingmon. Löst du rum. So, sammelst so Bücher. Pokémon mit einer Brille. Oder sammelst Seiten. Bis du dein Buch vorher schreibst. So. Ja, ja, Pokémon, ich also finde es geil. Das Ding ist halt auch schnell wieder verpufft, ne? Aber es gibt immer noch genug aktive Spieler, gell? Das siehst du halt immer wieder. Ich fand das ein bisschen blöd, dass es eben so sehr stadtbezogen war. Ja. So, also wir haben auch manchmal überlegt, das ist Quatsch, ne? Dass es auf dem Land kaum was oder nicht keine Pokémon gibt. Na, das beruht eigentlich eben alles auf ihrer Vorgänger-App, auf der sie das aufgebaut haben. Auf, ja. Ingress, nee, oder wie ist das? Ingram. Ingress. Irgendwie so, ja. Milfgrim. Milfgrim. Pilgrim. Es gehört Milfgrim. Der nimmt nur die grimmigen Milfs. Genau. The Mo. Na. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ramona. Ja, das ist alles, es ist schon geil. Und ich finde, jetzt ist aber auch schon wieder der Punkt erreicht. Das Spiel gibt es seit 2 Jahren. Und die haben jetzt schon die dritte Generation eingefügt. Oh. Gut. Ja. Und da denke ich mir, ui, es wird langsam viel. Also es gab jetzt schon Raids, die mit den legendären Vogel-Pokémon, es gab Raids mit Ho-Oh und Lugia und Raikou, Suicune und Entei, es gab Raids mit der Kyogre und hier dem anderen legendären Pokémon aus Rubin und Saphir. Also sie gehen manchmal ein bisschen inflationär damit um. Und es gibt immer noch keinen Kampf. Also untereinander, Trainerkämpfe gibt es immer noch. Immer noch nicht. Oh, das war schwach. Es gibt keine richtigen Arena-Orten. Es gibt zu viele Arenen, finde ich, auch. Man müsste da halt wirklich sich Patches verdienen können, weißt du? Du hast in der Arena, die Arenas werden ja von Spielern besetzt. Und dann müsste es noch einen extra Arena-Raum geben, wo quasi ein vorgefertigter Trainer ist. Das wäre cool. Vom Spiel vorgegeben. Also vom, wo du dann, weiß ich, hast halt Rocco oder keine Ahnung, irgend so Spieler XY halt. Muss ja auch nicht Rocco sein. Einfach ein mit einem Namensgenerator, dann Pokémon-Generator, was benutzt der für Typen hauptsächlich und einem Aussehensgenerator. Kann doch nicht so schwer sein. Das ist so zufallsgeneriert halt. Ja, eigentlich wäre es kein Problem. Ende aus Mickey Mouse. So, dann ist gut. Und wenn du dann, was weiß ich, 8 Orten hast, kannst du in lokalen Dingsbums mitmachen. Oder wenn du dann 100 Orten hast, kannst du in lokalen Dingsbums mitmachen. Ja, dass du was hast, was dich motiviert, auch eine Arena zu halten, hast du ja gar nicht. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich nur Zeitvertreib, gell? Ja, das ist so richtig. Ich meine, du kannst im Level aufsteigen, klasse, aber irgendwann bist du ja auf Level 40, dann ist Ruhe. Das Level Cap ist ja nach wie vor 40. 40. 40. Wo bist du? Wie ist Level? Ach, ich bin gerade 26. Ja, ist aber schon. Musst du erst mitkommen. Ja, nee, geht schon. Und dann. Ja, nee. Geht schon. Geht. Und dann gibt's ja, die Sache ist ja weiterhin, dass die halt auch teilweise zu inflationär sind. So wie gesagt, nach 2 Jahren, da, die dritte Generation am Start zu haben, weiß ich nicht. Gab es eigentlich andere Pokebälle mal oder sowas? Nein, nö. Es gibt normalen Superball, Hyperball. Es gibt jetzt mehr Bären. Jetzt gibt es ja logischerweise auch die Entwicklungs-Items. Die brauchst du ja jetzt für die zweite Generation. Metallmantel, dass du Onix zu Stalos. Die gibt's auch jetzt. Ja. Porygon muss ja auch zu Porygon 2. Kennst du Porygon 2? Da gibt es eine Weiterentwicklung. Es gibt eine weitere, seit der zweiten Generation gibt es Porygon 2. Gib mal ein Porygon 2. Guck's dir mal an. Guck's dir mal an. Kriege ich schon. Du erinnerst mich gerade an. Mich wundert es gerade echt nicht, warum ich, an warum ich ausgestiegen bin. An meinen Kumpel Jonas, mit dem ich mal die Undertaker Anthology geguckt habe. Und der Undertaker hatte doch mal Mitte der 2000er eine American Badass Phase. Da ist er mit dem Motorrad reingekommen, so wie ein Redneck. Wie so ein Redneck und hat auch seine normale Haarfarbe gehabt, kurze Haare und halt ein Biker war der da einfach mit der Amerika-Flagge, der Undertaker. Und er dreht sich rum zu mir und sagt, Robert, du hast gerade meine Kindheit zerstört. So ist es auch gerade wirklich. Wenn ich das sehe, was da gibt's sogar noch eine, Entwicklung. Da gibt's noch eine Z-Stufe. Ja. Ach, hör doch auf, was soll denn die Scheiße? Ohne Mist. Was ist denn das? Das ist eine fucking Badeente. Genau, ich wollte es auch mal sagen, das ist eine Badeente. Ich meine, der Gag ist gut. Porygon, so dass es eben aus diesen Polygonen besteht, ja. Sozusagen, wie beim grafischen Programmieren eben. Und je glatter du das, je besser du das programmiert bekommst, umso glatter werden die Texturen am Ende. Hm. Aber da kommt doch nicht das raus. Was hat denn das mit dem zu tun? Also, naja, aber das Item heißt ja Upgrade. Du upgradest das ja. Das müsste Grafikkarte heißen. Das ist Porygon 2. Das Grafikkarte. Upgrade, Grafikkarte. Das muss Grafikkarte heißen. Das muss Remake heißen. Und dennoch Dubious Disc. Das kenne ich nicht, das fehlt. Ich. Da werd ich gerade ein bisschen sauer, ey. Ohne Mist. Und dann auch noch Porygon 2 einfach das Vieh zu nennen. Ist doch lustig. Was soll denn das? Ist lustig. Find's lustig? Sieh das ernst. Find's lustig? Sag mal, ich lache nicht. Siehst du mich lachen? Du hast das ja noch nie rausgekriegt, gell? Du hast das ja noch nie gespielt, Pokémon. Also du hast das gespielt, aber nicht lange und bist dann ausgestiegen. Die zweite Generation. Mhm. Da gibt's doch das sogenannte Inkognito, was so verschiedene Buchstaben hat. Na? Wenn du da 5 oder 10 davon fängst, kriegst du ein extra Pokédex dafür. Also es ist ja das Alphabet A bis Z. Ja. Und du willst da wahrscheinlich nicht, ob da irgendwas passiert, wenn du alle gefangen hast davon. Kannst du buchstabieren? Yeah, baby. Kannst 6 Pokémon, du musst dir ein Pokémon. Inkognito. Da musst du dir irgendwie ein Wort ausdenken, am besten ein Schweinschuss, was 6 Buchstaben hat. Und dann hast du erst 6 Pokémon und dann jeweils die Buchstaben. Und dann. Müssen wir gucken, was da passiert. Gar nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du alle. Das wird sein. Wahrscheinlich hast du alle. Bist du spitz oder was? Entschuldigung. Das war jetzt schön laut. Also jetzt sind wieder alle wach, die schlafen wollten dabei. Gibt's noch Ausrufezeichen, Fragezeichen? Schön. YZ, Ausrufezeichen. Echt, das wusste ich aber nicht. Das ist aber bestimmt, die gibt's bestimmt erst später. Das ist doch mal. Die Originalen sind A bis Z. Das ist für mich eigentlich auch so ein Vieh. Wie ich sage. Das fand ich aber eine coole Idee damals. Das war so geheimnisvoll. Das war. Was ist das nur? Das ist gefragt, ey. Vor allen Dingen, bist du das, wo du dann in diesen Kammern warst. Alter! Ich kann das lesen, was da steht. Da standen ja auf dem Boden immer irgendwelche Sachen. Alter, ich kann das lesen, was da steht. Oh, ernsthaft, ey. Ach nee, irgendwie so scheiße. Ach du Witter. Zweite Generation geht noch voll klar. Da klar gibt's da Ausreißer, aber es gibt auch designtechnische Ausreißer in der ersten Generation. Die hast du immer dabei. Aber wenige. Ich finde, es gibt auch wenige in der zweiten Generation. Ich sehe hier 28. Ja, das gilt als eins. Wahrscheinlich finden sie irgendwann raus, dass die ihre Form beliebig ändern können. Also ist es eins. Irgendwann finden sie raus, das ist... Was ist das für eine Normaltyp oder Psycho? Psycho steht hier. Psycho. Ja, das sieht aus wie ein Psycho. Geiles Auge. Mit dem einen Auge. Ja, richtig geiles Auge. Das könnte ein Pirat sein, ey. Hat nur ein Auge. Also, aber das R, das passt dann zum R. R. Die Poke-Wiki. Ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was nun ist. Nix. Hier steht zumindest jetzt nichts. Gibt's auch, so, gibt's bestimmt auch eine shiny Form, oder? Da unten. Nee, gibt keine shiny Form. Ey, das ist auch so ein Ding, wo du dir denkst, oh, geil, shiny ist. Irgendwie hat das was. Ich habe zum Beispiel lila des Tentoxa. Auf hier, auf Omega, nee, auf Alpha Saphir habe ich ein lilanes. Das ist super geil, weil es halt geil ist irgendwie. Ich mag das, das ist was Besonderes. Was, aber so besonders ist es nicht mehr, weil die haben das schon um einiges leichter gemacht, Shinies zu finden. Ja. Also, da gibt's ja irgendwie in den alten Editions findest du alle 4000 Pokémon mal eine Shiny-Form. So, irgendwie so ganz abwegige große Zahlen und jetzt kannst du die richtig upgrinden. Mhm. Jetzt, mittlerweile. Kannst du die gut upgraden. Trotzdem, das ist so langwierig, dass ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Da, das kann da ich mehr als sehen, das Tentara, das war lilanes Tentara. Und auch das rote Gyarados sah auch immer episch aus, es sah immer nice aus. Das fand ich zum Beispiel auch noch geil. Auch, und auch wieder so eine tragische Geschichte. Team Rocket hat ja diesen See des Zorns, der voller Carbatros ist. Mit Radiowellen, mit so einem Signal versucht, die zu zwingen, zur Entwicklung zu zwingen. Hm. Und dadurch ist dieses rote Garbador. Dieses rote Garados entstanden. Das hat dadurch, dass es gezwungen wurde, sich zu entwickeln, quasi die Farbe des Garbadors behalten. Nice, oder? Das ist schon richtig nice. Nice, ein Stein. Könnte auch einfach sein, dass das viel zu lange gekocht haben. Nein, nie kennst ihn. Oder was sie gesagt hat. Was? Bombo. Bombo. Also. Bla bla bad. Denial. Denial Buddy Man. Denial. Wir reden gerade von NDA. MDA. NDA, die neue deutsche Abendunterhaltung. Mit korrekter Aussprache. So wie auch hier bei die Dorfschönheiten. Die Dorfschönheiten @gmail.com. Das kam jetzt gut. Schön aus der Pistole geschossen. Yeah. Nice. Peter, hast du noch was zum Thema Pokémon zu sagen? Also, ich habe große Hoffnung. Ich setze eine große Hoffnung in das Pokémon Switch, in den Pokémon Switch Teil. Mm. Ich möchte ein Comeback von Pokémon. Mit Pokémon Mond hat es das eigentlich schon ein bisschen geschafft. Hm. Das ist wirklich ein tolles Pokémon geworden. Okay. Also wirklich gut. Ich müsste das mal ausprobieren, die neueren Spiele, aber eigentlich, ach nee, ich habe keine Zeit. Eigentlich auch nicht. Ich bin Witcher. Immer, ich habe mit Witcher 3 noch mein Leben zu tun. Das wird schon noch eine Lebensaufgabe. Ich weiß gar nicht, wie ich die neuen Spiele jetzt spielen soll, die ich mir darunter geladen habe. Ist es dir egal, Pokémon Switch, das erste vollwertige Pokémon für eine Konsole? Ich finde es interessant, dass wirklich diesen Weg jetzt, das ist für mich endlich eine Weiterentwicklung in dem Sinne, was sie ja eigentlich schon mal ähnlich hatten mit Pokémon Stadium in meinen Augen. Mm. Das ging in so eine, einfach in so eine Richtung, wo ich dachte, ja, jetzt wird das schon geiler. So, gell? Mm. Einfach weg von dem Handheld auf die größere Konsole gehen und alles ein bisschen mehr schicker. Ein bisschen halt, schicker, ja. Genau, ein bisschen protziger, ein bisschen fetter, cooler. Ich meine, ich finde dieses Pokémon Tekken, finde ich auch eine coole Idee. Auch wenn es jetzt, ich bin der Meinung, also die paar Pokémon, die sie da reingepackt haben, das ist auch zu wenig, gell? Mhm. Und, jetzt alle 800 rein. Ich habe mir neulich auch mal so ein bisschen so wie langweilige Pokémon so ein Pokémon Tekken angeguckt und so richtig cool sieht es auch nicht aus. Also Weißt du, wie langweilig das aussehen würde zwischen Slimer und einem Ditto oder so? Ja, die verschmelzen einfach ineinander, das war's. Du musst natürlich auch geile Pokémon nehmen. Ja, Mewtwo ist doch gut. So ein Kickli wäre geil. Ja, prädestiniert sind alle Kampf-Pokémon. Machen wir jetzt auch dabei. Du brauchst halt, du musst halt am besten ein paar wendige und ein paar fette große nehmen, irgendwie so, die so ein bisschen. Du brauchst ein bisschen so Street Fighter-mäßig so. Du brauchst einen Blanka. Aber da kannst du Street Fighter spielen, Ende. Weißt du, da brauche ich kein Pokémon-Brand dafür. Weißt du, dann nimmst du dir für Blanka nimmst du dir. Nee, was, brauchst du das nicht, der immer Blanka genommen hat und immer eine Schockattacke? Nee, eigentlich nicht, aber ich finde find irgendwie witzig. Da kriegst du den blanken Zorn. Den blanken Zorn. Blanker Zorn. Ja, das ist. Ja, so irgendwie, dann brauchst du ein Pokémon, was Hadouken kann. Weißt du? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es, ey, da gibt's Ableger, da gibt's Spiele, die machen das besser. Weißt du, so ein Nocturne ist da wirklich prädestiniert, kann er mal so einen Uppercut machen. Ja. Ein Capoeira, weißt du? Genau. Mach dann mal einen Shoryuken. Ja, der gibt's aber. Nee, Hadouken, Shoryuken. Nee, ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Da gibt's aber andere Sachen, die das besser gemacht haben. Diese ganzen Dragon Ball Fighting Games von der PlayStation 2 und so und ja, Tekken halt und einfach fucking Street Fighter. Also das ist, da gibt's für mich keine Diskussion. Das sind Platzhirsche, da brauche ich kein Pokémon Tekken, also. Das brauche ich einfach nicht. Die Idee finde ich, ich finde die Idee prinzipiell nicht schlecht, weil es macht ja Sinn. Ich aber nicht. Weil du hast, ja, ist doch gut. Erwartest du jetzt von mir, dass ich mit einsteige? Ja, du musst dich jetzt von mir umstimmen. Willst du jetzt, dass ich so eine, dass wir wie so eine MeToo-Debatte aufmachen, aber wir nennen sie dann Hashtag Mewtwo. Mewtwo. Hashtag. Mewtwo. Das ist für alle Leute, die schon mal geklont wurden, quasi. Also ja, für alle Klone. Mewtwo. Können die dann, schreiben dann hin, ja, ich kann das auch nicht leiden, dass Menschen geklont werden, so wie das Mewtwo. Nein heißt nein. Wenn ich sage, ich möchte nicht geklont werden, er wollte mich klonen, heißt das aber auch nicht klonen. Ja. Stell dir vor. So. Also Peter, ich wollte jetzt den Sack zumachen. Den Sack? Ja. Ich würde den Sack jetzt zumachen, mein Guter. Gibt's noch irgendwas Schönes? Was wäre eine geile Idee für ein Pokémon-Game? Für ein Pokémon-Game? Was wäre eine geile Idee? Habe ich letzte Woche schon gesagt. Oder das letzte Mal schon gesagt. Ein Pokémon, alle Regionen, alle Pokémon, Ende. Aber wie immer, quasi mit dem Kampf. Wie immer. Oder das Ganze ein bisschen geiler. Du kannst dir selber aussuchen, was du machen möchtest. So ein bisschen Harvest Moon mäßig, ja. Ich bin großer Harvest Moon Fan. So, du kannst Pokémons züchten. Und dann ein Schönheits-, gab's ja auch Schönheitswettbewerbe, gab's ja ab Generation 3. Kannst du dann damit machen, oder du kannst versuchen, Arenaleiter zu werden, baust deine eigene Arena auf. Das wäre auch nice. Finde ich. Du könntest Pokémon Professor werden, die einfach nur erforschen, irgendwie, durch irgendwelche Gameplay-Mechaniken. Also vielleicht so ein Ding, wo du dir selber entscheiden kannst, wie und was du machen möchtest. So ein bisschen open-worldiger, so ein bisschen auch halt mit deinen Sachen, die du machen willst. Bisschen. So ein bisschen wie Minecraft. Ja, ist ein schlechter Vergleich. Ich finde die Idee nicht schlecht, die Pokémon wirklich, das haben sie ja in der Serie und sowas auch immer gehabt, so ein bisschen, dass die Pokémon auch genutzt werden, sag mal, also als bisschen Nutztiere und sowas. Bauunternehmen-Simulator. Dass du eben so ein bisschen wie so eine Pokémon-Farm machst und da aber die Pokémon dann für unterschiedliche Tätigkeiten nutzt, sozusagen. Ja. Also für den Strom hast du einen Pikachu meinetwegen, so, ja, ich brauche jetzt mal Strom, hast du so einen Pikachu in einer kleinen Kuppel drinnen hocken und wir sind dann. Das gab's auch in der Serie, ohne Mist. Es gibt ein Pokémon-Center, ich glaube sogar die Glumanda-Folge, da fällt der Strom aus. Ja, stimmt. Und dann sagen sie, so, Pikachus, ihr seid dran. Und dann haben sie da 7, 8 Pikachus, die im Kreis rumlaufen, Pika, Pika, Pika, Pika, Pika. Und machen den Notstrom wieder an. Ja, ja. Also im Prinzip wäre es eine Möglichkeit. Du könntest so ein Glumanda nutzen, um Ofen anzufeuern und sowas, oder um die Heizung konstant zu halten quasi. Ja. Ne, ich würde mir so ein Housing-Ding wünschen halt. Kannst du einen Mülltank nehmen du als Kuh? Dir, ne, du kannst dir ein Haus, du kannst dir ein Haus kaufen oder bauen, was auch immer. Und da nutzt du halt um Farmleben. Du kannst auch ein Pokémon-Farmer sein, um dein Farmleben zu bestreiten, verschiedenste Pokémon. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. So was schnell hier mal gucken, ich zu machen. Ich hätte Bock auf so ein richtiges Pokémon-Horror-Game, ey. Auch wenn das überhaupt nicht reinpasst, ey. Aber irgendwie. Ich finde so diese Geister-Pokémon, die sie eben teilweise haben, plus diese tragischen Geschichten, die sie teilweise mit kombiniert haben, das hätte Potenzial, ey, ohne Mist. Ja. Und dann hast du wirklich dieses Dragosso, was heimgesucht wird und sowas. Und Pokémon. Ja, was ich auf keinen Fall möchte, ist ein Pokémon-Teil, also wo du als Pokémon spielst. Sag ich mal. Du als Pokémon spielst. Wo du als Pokémon spielst. Ja, das finde ich auch affig. Das hat dann, glaube ich, diese Pokémon Mystery Dungeons und sowas, die haben das auch mit drin gehabt, gell? Ja gut, dann wirst du auch mit deinem Professor Pikachu Probleme haben. Ja, ich will, aber dann bist du ja eigentlich auch der Junge, ja. Oder irgendwie so. Ach, da ist Pikachu nur so. Ja, den begleitest du nur. Ach so, okay. Der ist quasi der Hauptdetektiv und du bist so der Mr. Watson. Genau. Der Sidekick. Mr. Dr. Watson. Wie gesagt, ich habe halt große Hoffnungen an den neuen Teil. Ich möchte viele alte Pokémon sehen. Mhm. Ich möchte diese ganzen alten Regionen auch nochmal in 3D erleben. Nochmal sehen. Alabastia nochmal in schick und ein bisschen was Neues reingestellt. Ein paar neue Features. Sowas halt würde ich mir wünschen. Gerne auch einfach so Pokémon Wasserspiel oder sowas, also wo es wirklich, wo du dann tauchen kannst, unter Wasser gehst, die ganze Flora, Fauna unter Wasser triffst, dann die ganzen, es gibt ja mittlerweile so viele Wasser-Pokémon, das fand ich ja eigentlich ganz geil in dieser neuen Serie Sonne und Mond, da gibt's eine Szene, wo unter Wasser ist und siehst überall Pokémon schwimmen und so, das fand ich eigentlich ganz interessant, wirklich so diese ökologische Seite quasi, diese ganze Natur einfach mal angucken unter Wasser. Ja, du könntest das doch so ein bisschen wie mit Snap verbinden. Wenn du da du hast am Anfang die Wahl, was du machen möchtest. Möchtest Pokémon-Professor werden, machst dein Pokémon-Studium um die Welt, ja? Mhm. Und du musst halt versuchen, die Pokémon beobachten und Schlüsse irgendwie draus ziehen. Das wäre halt schon auch nice irgendwie. Mhm. Dann auch so mit der Angelkomponente oder so, dann kannst du eben auch Fische fangen, also Pokémon fangen in dem Sinne. Mhm. Aber dann eben nicht so wie im Spiel, so Route rein, wirst gefangen oder war man Schuh dran oder sowas, gell. Du möchtest Erwin Noctis haben. Genau so, genau. Sea of Monster, nee, wie ist das? Monster of the Deep, nee. Ach, keine Ahnung. Da wäre eben auch noch geil, dann noch wie bei Sea of Thieves, bisschen so ein Schatzcharakter noch mit drin, dann kannst du unter Wasser dann irgendwelche Sachen finden oder sowas, oder hast dann Inseln, auf denen du irgendwelche Geheimnisse rausfindest, meinetwegen auch mit den Inkognitos, kommst du dann in irgendwelche Tempel rein und findest da Schätze und findest einen super geheimen, antiken Pokémon-Ball, Pokéball quasi, der schon verrostet ist und sowas, und denkst, ah, wie alt ist dieser Pokéball und sowas, gell. Bis heute ein Mythos, was mit dem GS-Ball los ist. Was sind der GS-Ball? Pokémon Orange-Inseln war das, glaube ich, mit Professor Ivy. Poison. Nee, ja. Die finden dann Professor Alvin. Alvin. Die finden so einen Ball, der ist unten Silber, oben Gold. Das ist der GS-Ball. Da steht so GS drauf. Das ist keine Ahnung, wir wissen so bis heute nicht, was mit dem los ist, mit dem Ball. Okay. Ja, sowas finde ich geil, so dann wirklich so ein bisschen mysteriös sagen, oder du tauchst dann mal, du gehst dann auch mal in die Tauchglocke und tauchst ganz tief und sowas, gehst in die ganz tiefen Meeresregionen und da unten lauert plötzlich ein Lugia oder sowas, was da ewig, was sich da versteckt hält oder sowas und da wirklich nur seine Ruhe will, gell, und dann entdeckst du mal dieses Lugia und sowas und selbst das ist ja, könnte ja auch ein Pokémon übernehmen, ja. Ja, ja, stimmt. Dann gibt's halt mal einen schönen, dann gibt's mal stürmische See, dann tauchen die Garados auf und was weiß ich, so geiler Kram. Ja, einfach auch so Viecher, die nur auftauchen, wie es Wetter halt auch ist. Genau. Eine Wetteränderung. Und dann siehst du vielleicht auch mal wie Moby Dick quasi so von ganz weit, siehst du mal hier ein rotes Garados. Ja. So. Ich suche mein ganzes Leben schon den Wort auf den weißen Wal. Ja. Das ist doch noch fest zu der Tauch, das wie auf. Was sagen oder nichts sagen? Ah, geil. Super, super nice. Also wir haben große Hoffnung an Pokémon für die Switch. Wir nennen das Spiel dann auch wirklich dieses Wassergame. Das ist jetzt der offizielle Pitch so ein bisschen mit drin. Ja, okay. Wir nennen es dann einfach Wasser ist der Bringer, wenn du feucht sein willst. Ja, so genau. Wir es. Genau. Wasser ist der Bringer, wenn du feucht sein willst. So, jetzt haben wir immer noch nicht die Frage, wobei du hast schon ein bisschen beantwortet, was für ein Pokémon bist du, hat man noch nicht geklärt. Gell? Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Du hast doch gelernt, du bist ein Bär mit einer Rotznase. Ach, hör mal auf. Das ist doch keine Antwort. Das ist doch keine Antwort. Ich überlege tatsächlich immer noch, aber ich habe eben, mein Problem ist, ich kann nur auf die erste, gedanklich nur auf die erste Generation Bummels zugreifen. Bummels wäre ich wahrscheinlich. Bummels? Bummels. Ich glaube, das heißt Bummels. Warte, jetzt muss ich gleich gucken, ein, wie das wie aussieht. Ja, Bummels heißt das, glaube ich. Z. Achso. Ist das eine Hummel oder was? Nee. Das ist aus Generation 3. Ist quasi ein Faultier. Ja. Du bist ja der Teddybär mit der Rotznase. Das ist auch eines der hässlichsten Pokémon, was ich je gesehen habe. Also, ohne Mist. Also der hatte die Bärme trotz Nase. Ja. Ich überlege immer noch, also bei mir, ich bin da echt so gespaltener Meinung. Also bei mir ist ganz weit vorne Sichlo. Ja. Kikli. Pinsir. Echt, du bist so ein Käfertyp. Ich weiß nicht, ich finde die einfach vom Design her geil. Also. Weil die sehen einfach so schön bis aus. Gengar ist natürlich auch geil. Nidoking hat hier auch schon so. Die Frage ist eben immer, was, also wenn du jetzt, wenn du dir vorstellst, du bist ein Pokémon, stehst früh auf, gehst ins Bad und guckst in den Spiegel, welches Pokémon willst, also welches Gesicht willst du dann sehen, also welches Pokémon willst du tagtäglich sein, wenn du dich jetzt entscheiden könntest, gell? Was am geilsten, was vielleicht auch praktisch, gell? Was am geilsten ist. Also am. Was ich wirklich am geilsten finde. Also das ist ja eine realistische Antwort. Ich bin ein Pokémon. So ein lames Vieh. Ja, wir wollen aber auch ein bisschen träumen. Es geht um Träume auch hier, das ist da. Hier geht's nicht drum, zu scheitern. Ich glaube, ich wäre Tentomon. Jetzt mich schon. Tentomon? Das ist ein Kunde. Nee, es war ein Witz. Na, entweder Shiggy oder. Ein Carpador. Mein Carpador finde ich wirklich geil. Ich mag Carpador. Also wenn es ums Relaxen geht, ist klar, geht nur Relaxo bei mir. Weil du bist einfach so wuchtig. Ja. Du kannst gerne was sagen. Wenn du pennst, du bist gut gepolstert gegen alle Widrigkeiten. Gell? Ja. Die Leute können dir auf den Sack gehen, wie sie wollen. Du kannst immer gut pennen. Also sie haben diese komische Pokeflöte und die ist so selten, die musst du erstmal haben. Und selbst dann gehst du woanders hin, pennst da weiter, weißt du? Oder rastest mal richtig aus und vermöbelst alle so wie Bud Spencer, weißt du? Also wirklich, da gibt's halt einfach mal ein paar Ende geklatscht, weißt du? Da fliegen die Leute mal durch die Bar, weißt du? Kennst du? Also Relaxo ist schon geil, ja. Ich glaube, das würde auch zu mir passen, so ein Relaxo. Da würde ich mich ständig mit dem hinlegen. Aber wenn es jetzt drum geht, ein geiles Pokémon zu sein... Ich glaube Nidoking. Ich glaube echt Nidoking. Ich finde Nidoking irgendwie geil. Oh, nix. Weil da ist so ein bisschen bulky so, ist es ja. So, aber trotzdem ist halt der Chef. Hat halt noch ein gutes Movement. Du kannst auch Leute auch vergiften, wenn du willst. Da wirst du so nach und nach los quasi. Also, genau. Da kannst du so, und du bist immer der King. The King. Du kannst auch Lasho King sein. Ja, das ist kein richtiger King. Das ist halt ein Lauch. Das ist, ja, da kannst du auch Porenta nehmen, kannst du mit dem Lauch rumfuchteln den ganzen Tag. Ja. Das ist so ein richtiges Koch-Pokémon eigentlich. Das ist halt beliebt bei den Mädels. Ja, natürlich. Also, Also sieht halt auch scheiße aus. Das ist halt nur das Ding, gell. Jeden Tag hängt da diese scheiß Zunge aus dem Gesicht, gell. Da bist du halt, da kannst du auch gleich Gene Simmons sein, weißt du? Stimmt. Also Tonight. Pinsir finde ich auch irgendwie geil. Also ich mag eigentlich Käfer-Pokémon nicht so, aber ich finde ihn vom Style her so geil. Der sieht so schön zornig aus. Er hat so seine Hörner, weißt du? Da fand ich Scaraborn das geilere Pinsir. Scaraborn, ja. Das war so eher Hirschkäfer-mäßig. Das ist mit. Da war auch nice. Der ist auch schon wieder. Gut, der kann auch fliegen. Das ist natürlich wieder ein Argument, gell? Pinsir nicht. Scaraborn. Aber das habe ich auch gerade überlegt. Sichlor kann nebenbei. Der sieht nice aus und kann fliegen. Also eigentlich, wenn dann willst du auch fliegen können, gell? Also geht mir zumindest so. Ich verfolge immer noch diesen Traum vom Fliegen. Also nicht nur auf die Fresse. Wenn es für geilste Vogel-Pokémon ist, Taubos. Jetzt mal von den Legendären abgesehen. Taubos. Das Problem ist halt immer, wenn es Nocturne. Immer wenn es blitzt, hast du ein Problem, gell? Das ist auch kacke. Das ist deine Schwäche. Ja. Triff dich mal so ein Blitz, bist du, da fliegst du vom Himmel. Wer weiß, wo du landest. Im Maul eines schlafenden Relaxos. Dass ich beim Gehen einfach mit. Ob es unter Relaxos auch dieses gibt im Leben. Was kommt denn jetzt? Im Leben eines Relaxos schläft, isst man während man schläft irgendwie 3 Weberax oder so. Wie bei uns Menschen, also wo man ja sagt, im Schlaf isst der Mensch, im Leben 3 bis 4 Spinnen. Könnte sein. Wer weiß. Dafür muss man erst richtige Forschung durchführen. Sowas muss man dann eben rausfinden bei Pokémon Switch. Ich wollte gerade Relaxo nochmal richtig loben, aber dann habe ich jetzt sicherheitshalber noch nachgeguckt. Natürlich haben sie zu Relaxo auch noch eine Vorentwicklung gemacht. Marfaxo, ja. Ey, wisst. Solche Faxen. Was soll das? So ein Scheiße. Wie das Vieh schon aussieht. Ist doch nice. Sieht aus wie so ein Fanboy, ey. Fanboy. Das könnte auch Robin sein, ey. Robloxo. Ja, das sieht halt, du siehst halt den Unterschied, der in der Zeit lag, ne? Also, altes Design, neuere Design-Einstellungen, so, ja. Sag ich mal. Das sieht das aus wie alte Batman funktioniert, für Arme. Das alte funktioniert, das neue eben nicht. Despotar ist auch so ein Viech, was übelst krass ist eigentlich. Despotar. Auch geil. Ich meine, wenn du als Vogel-Pokémon wirklich deine Ruhe haben willst, gell? Also wenn du wirklich so möglichst unangreifbar sein willst, dann musst du eigentlich echt Zapdos sein. Zapdos. Weil ohne Mist, da könnt ihr die Blitze nichts mehr an. Du hast deine eigene Schwäche gleichzeitig mit zu deiner Resistenz gemacht eigentlich. Das stimmt. Das ist clever. Und genau, und am besten musst du dir noch einen Platz auf dem Wasser suchen, auf euch einer Insel, und wenn euch einer angeschwommen kommt, lässt man einen Blitz ins Wasser rein und die Ruhe. Fliegen in die Luft wie Team Rocket. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ein Ditto. Das ist einfach ein Ditto. Kannst jedes Pokémon sehen. Stimmt eigentlich. Ditto ist eigentlich die Antwort, gell? Das ist eigentlich die Antwort. Kannst du jeden Tag guckst in den Spiegel, auch heute bin ich mal Lauchboy. Heute bin ich mal Purenta. Purenta, ja. Oder wisst du nicht. Heute habe ich Bock auf Weiber. Heute bin ich Schlurp. Heute bin ich Schlurp. Heute fühle ich mich mal wie Schlurp. Stimmt, das war gerade die Mega-Antwort, ey. Ja, das war eigentlich die Deluxe-Antwort. Also Leute, Ditto. Wenn ihr es genauso seht, antwortet Hashtag Ditto. Hashtag Ditto. Und Mewtwo, Hashtag nicht vergessen. Hashtag Mewtwo. Für alle, die schon mal geklont wurden. Ja, also Pokémon ist wirklich mittlerweile ist auch ein riesen Franchise geworden. Ja, es auch 800 Viecher gibt mittlerweile. Was die auch mittlerweile umgesetzt haben an Eltern. Entschuldigung, das ist nicht meine Art. Da muss man echt sagen, diese Sonderfolge bei Game 2 fand ich auch nicht schlecht, wirklich zum Thema 20 Jahre Pokémon. Da haben sie wirklich nochmal so einige Sachen zusammengefasst, auch wie viel das Franchise so umgesetzt hat. Mhm. Ne? Also die haben einen riesen Gewinn gemacht damit. Also das ist crazy. Mehr als Star Wars und Harry Potter und Herr der Ringe zusammen. Zusammen, so. Ja, das müsst ihr mal überlegen. Das ist ganz schön fett. Aber es gibt eben genug Leute, die auch noch diese Spiele einfach kaufen. Die bringen eben jedes Jahr ein neues Spiel raus und dann ist es eben nicht nur ein Spiel, dann kommt noch die zweite Edition mit dazu, gell? Und da gibt es eben Leute, die kaufen gleich beides, gell? Na klar. Weil willst du ja natürlich am besten beides gleich selber haben, damit du mit dir selbst tauschen kannst, gell? Ja. Naja. Ist halt auch clever, gell? Ist halt super clever gewesen. Aber wir nehmen einfach dabei. Das ist eigentlich wie DLC. Ja, wenn sie immer DLCs auf der Scheibe finden, also auf dem Datenträger, wenn du dir jetzt ein Spiel kaufst und dann finden irgendwelche findigen Programmierer finden, die DLCs sind eigentlich schon in dem Spiel enthalten. Mhm. Wenn du dir das Spiel online kaufst, lädt das nur 0,1 Kilobyte runter, quasi die Erlaubnis, dass du das spielen darfst. So, das ist halt einfach clever. Das ist auch ein Witz. Super stark. Ja, Game Freak ist halt auch eine krasse Firma mittlerweile. Wahrscheinlich, die haben richtig Asche. Das sind echt Freaks. Freaks, Game Freaks quasi. So, Peter, auf diesen schlechten Witz enden wir für heute. Vielen Dank, Peter. Ich freue mich jetzt auf eine richtig entspannte Runde Shadow of the Colossus. Oh ja. Schade für euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Haut rein. Jo, bis dann. Und denkt immer dran. Was für ein Pokémon bist du? Haut rein, macht's gut. Und nervt uns bloß nicht mit Mauzi, Mann. Mit Raupi. Mit Raupi. Mit Raupi war der Rap. Raupi, Mann. Der nervt mich bloß nicht mit Raupi, Mann. Der Sieg ist leicht für einen Typ, der fliegen kann. Das war das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Macht's hübsch. Ciao.